Kapitel 7 Der gute Krieg. Afghanistan war kein Ort, an dem Amerika viel Zeit verbringen wollte. Als herauskam, dass die Anschläge vom 11. September von Afghanistan aus organisiert wurden und dass Bin Laden dort mit seinen Trainingscamps Zuflucht gefunden hatte, blieb Amerika aus Sicht der Bush-Regierung nichts anderes übrig, als gegen das Land militärisch vorzugehen. Doch niemand in der amerikanischen Führung hatte große Pläne für Afghanistan oder begriff das Land als zentralen Bestandteil des Modernisierungsprojekts, das die liberalen und neokonservativen Eliten in Washington nach dem 11. September formuliert hatten. Dafür war Afghanistan zu abgelegen, zu rückständig, zu unbedeutend und zu kompliziert. Afghanistan, so Bush in einem Telefonat mit Tony Blair, war nur ein erster Stopp, der engste Kreis im Krieg gegen den Terror. Wobei es vor allem darum ging, die terroristischen Netzwerke auszuschalten, die für den 11. September verantwortlich waren. Nichts solle nach einer permanenten Präsenz oder einem Staatsaufbau, Nation Building, aussehen. Auf keinen Fall dürfe der Eindruck entstehen, man wolle so lange bleiben wie die Sowjetunion in den 80er Jahren. Wenn überhaupt, dann sollte der Krieg ein Signal dafür sein, wie schonungslos Amerika fortan mit Terroristen und ihren staatlichen Unterstützern umgehen würde. Die Strategie lautete, wir schlagen hart zu und ziehen uns anschließend zurück. Hierzu passte, dass innerhalb der amerikanischen Führung und der konservativen Eliten in Amerika kaum über Afghanistan diskutiert und die Planung des Krieges fast vollständig dem Militär und der CIA überlassen wurde. Als Amerika am 7. Oktober 2001 damit begann, terroristische Trainingslager und Stellungen der Taliban zu bombardieren, existierte noch nicht einmal ein klar formuliertes Kriegsziel. Priorität war die Zerstörung der Trainingslager und die Tötung oder Gefangennahme von Al-Qaida-Anhängern. Hiermit verbunden war der Sturz der Taliban-Regierung, die Al-Qaida Unterschlupf gewährt hatte. Doch viele Fragen blieben unbeantwortet. Waren die Taliban ebenfalls eine Bedrohung? Was für eine Regierung sollte sie ersetzen? Und wer würde für den Wiederaufbau und die Stabilisierung des Landes zuständig sein? Über die Zukunft wollte sich in Washington niemand Gedanken machen. Die militärische Kampagne erreichte bereits einen Monat später mit der Wiedereroberung der afghanischen Hauptstadt Kabul ihren Höhepunkt. Statt einer aufwendigen Invasion mit Bodentruppen hatte Amerika eine kleine Zahl von CIA-Beamten und Spezialkräften nach Afghanistan geschickt, die sich dort mit Anti-Taliban-Gruppen verbündeten und die Luftschläge koordinierten. Für den deutschen Journalisten Josef Joffe war die Kriegsführung so neuartig und effektiv, dass sie ein neues Zeitalter militärischer Auseinandersetzungen einläutete. Wie sich jedoch schnell zeigte, hatte die geringe Präsenz amerikanischer Truppen auch Nachteile. Amerika war auf lokale Kriegsherren und Milizenführer, sogenannte Warlords, angewiesen, die ihre eigenen Ziele verfolgten und bei der Bevölkerung oftmals genauso unbeliebt waren wie die Taliban. Und als die CIA Bin Laden, das wichtigste militärische Ziel der gesamten Kampagne, gefunden und im Höhlenkomplex von Tora Bora eingekesselt hatte, fehlten Soldaten, um seine Flucht über die Berge nach Pakistan zu verhindern. Es wurde geschätzt, dass im Herbst 2001 neben Bin Laden 1500 weitere Al-Qaida-Anhänger in die pakistanischen Stammesgebiete entkamen, wo sie in den darauf folgenden Jahren neue Trainingscamps aufbauten. Als im März 2002 die letzte große Schlacht mit Al-Qaida gewonnen war, wollten viele amerikanische Generäle die Militärkampagne sofort beenden und sich aus dem Land zurückziehen. Gleiches galt für die Bush-Regierung, die das Central Command, CENTCOM, schon im November 2001 mit der Vorbereitung des Irakkriegs beauftragt hatte. Zwar gelang es Blair, die Amerikaner von einem vollständigen Rückzug abzubringen, dennoch reduzierten die Amerikaner ihre Präsenz noch im Sommer und kürzten die Mittel für den Wiederaufbau um 90%. Für die Schaffung der neuen afghanischen Armee wollten sie anfangs gerade mal $1 Million zur Verfügung stellen. Doch Zakheim, ein Neokonservativer, der im Verteidigungsministerium für Finanzen zuständig war, nannte diese Summen später lächerlich und beschrieb die Einstellung seiner Regierung als tragisch. Die Modernisierung Afghanistans war deshalb niemals ein amerikanisches Projekt. Wie sich zeigte, waren es vorrangig europäische Politikeliten, die den Militäreinsatz von Anfang an nicht nur als Antiterrormission, sondern als Teil eines umfassenden Modernisierungsprogramms definierten. Nach dem vorläufigen Ende der amerikanischen Militärkampagne drängten sie darauf, in Afghanistan zu bleiben, das Land wieder aufzubauen, stabile demokratische Strukturen zu schaffen sowie Menschen- und insbesondere Frauenrechte durchzusetzen. Dass dieses ambitionierte Projekt erfolglos blieb, war nicht primär die Schuld Amerikas, sondern lag auch und vor allem daran, dass europäische Regierungen völlig unrealistische Vorstellungen verfolgten und für ihre Pläne nicht annähernd genügend Mittel zur Verfügung stellten. Gesinnungskrieger. Natürlich spielten Sicherheitsinteressen auch für Europäer eine Rolle. Unter der Herrschaft der Taliban sei das Land zu einem sicheren Hafen für Terroristen aus aller Welt geworden, hieß es, und auch europäische Länder gehörten zu ihren Zielen. Die Sicherheit Deutschlands, so der deutsche Verteidigungsminister Peter Struck, werde auch am Hindukusch verteidigt. Eng damit verbunden war die Idee der Bündnissolidarität und Europas Verpflichtung, seinem wichtigsten Verbündeten nach den Anschlägen vom 11. September zur Seite zu stehen. Bundeskanzler Gerhard Schröder versicherte Präsident Bush bereits am 12. September 2001 seine uneingeschränkte Solidarität. Doch schnell wurde klar, dass Sicherheitsinteressen als Begründung nicht ausreichten. Die terroristische Bedrohung aus Afghanistan war für viele Europäer nach wie vor abstrakt. Und nicht nur Linke taten sich mit uneingeschränkter Solidarität gegenüber der Supermacht Amerika schwer. Statt nur mit Sicherheitsinteressen zu argumentieren, rechtfertigten europäische Politikeliten das militärische Engagement in Afghanistan deshalb zunehmend als Einsatz für Frieden, Entwicklung und Menschenrechte. Ziel war demnach nicht bloß Terrorismusbekämpfung, sondern die Befreiung Afghanistans von der Brutalität, Unmenschlichkeit und Rückständigkeit der Taliban. Der Militäreinsatz in Afghanistan war nicht nur ein notwendiger, sondern ein gerechter Krieg. Die Begründungen schlossen sich nicht gegenseitig aus. Und es gab viele, die, je nach Anlass und Publikum, beide miteinander verknüpften. So argumentierte der deutsche Diplomat Christoph Heusgen, der damals für den EU-Außenbeauftragten Javier Solana arbeitete, für einen breiteren Ansatz, der über die amerikanischen Ziele hinausging. Wir waren davon überzeugt, dass eine Terrorismusbekämpfung nur dann funktionieren kann, wenn der Staat auf halbwegs ordentlichen Beinen steht. Und deshalb musste man sich auch um den Staatsaufbau kümmern. Wie jedoch die Bundestagsdebatte vom 22. Dezember 2001 zeigte, waren normative, das heißt moralische Argumente besonders für linksstehende Politiker entscheidend. Die Abgeordneten stimmten damals darüber ab, ob sich die Bundeswehr an dem von den Vereinten Nationen beschlossenen Stabilisierungseinsatz, der sogenannten International Security Assistance Force, ISAF, beteiligen sollte. In den Redebeiträgen der rot-grünen Regierungsfraktionen wurde der Einsatz durchgehend als Friedensmission beschrieben. Statt Terroristen zu jagen, müsse die neue afghanische Regierung beim Aufbau demokratischer Institutionen unterstützt werden. Und während die Amerikaner ihre Antiterroroperationen fortsetzten, wurde ISAF davon strikt getrennt, als hätten die beiden Einsätze nichts miteinander zu tun. Europa, so schien es, war ausschließlich für den guten Teil des Krieges zuständig. Für viele Abgeordnete spielten Frauenrechte dabei die Hauptrolle. Aus ihrer Sicht waren die Taliban, die Frauen steinigten und sie dazu zwangen, die Burka zu tragen, ein noch größeres Feindbild als Bin Laden. Mitglieder der Regierung hoben deshalb immer wieder hervor, dass ohne den Sturz des Taliban-Regimes vor allem die Unterdrückung der Rechte der Frauen und Mädchen weiter angedauert hätte. Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul berichtete stolz, dass Frauen nach der Befreiung ihre Schleier abgelegt hätten und viele Mädchen zum ersten Mal die Möglichkeit bekämen, zur Schule zu gehen. Sie versprach, die Frauen Afghanistans könnten sich auf unsere Unterstützung verlassen. In mehreren Debattenbeiträgen erwähnten Abgeordnete außerdem die Doktrin der Schutzverantwortung, wonach die internationale Gemeinschaft bei schweren Menschenrechtsverletzungen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit eine Pflicht zur Einmischung hatte. Anstelle von Vergeltung für die Anschläge vom 11. September oder Selbstverteidigung ging es diesen Abgeordneten um die Durchsetzung universeller Werte. Wenn wir eine gerechtere Weltordnung wollen, so wie Czorek Zoll, in der Menschenrechte Beachtung finden und die internationale Wertebasis Geltung hat, dann ist das jetzt unsere Stunde. Die wenigen Abgeordneten, die sich bei der Abstimmung im Dezember 2001 enthielten oder gegen den Einsatz stimmten, ahnten bereits, dass solche Erwartungen völlig unrealistisch waren. Helmut Rauber, ein Christdemokrat, machte deutlich, dass die Zahl der bereitgestellten Soldaten bei weitem nicht ausreichte, um in einem Land von der Größe Afghanistans Sicherheit zu gewährleisten. Der neue Präsident Hamid Karzai hänge außerdem von Warlords ab, deren Menschenrechtsbilanz genauso düster sei wie die der Taliban. Wolfgang Gierke, ein Altkommunist und Abgeordneter der Linkspartei, wurde noch deutlicher. Im Jahr 1979 habe er die sowjetische Intervention unterstützt, und zwar mit den gleichen schlechten Argumenten, wie ihr das heute tut. Nur das Nötigste. Einige Jahre lang schien der Plan der europäischen Politikeliten aufzugehen. Mitte 2005 berichtete Außenminister Fischer von beeindruckenden Fortschritten bei der Stabilisierung Afghanistans. Die demokratisch voll legitimierte Zentralregierung übt mittlerweile über den größten Teil des Landes die Kontrolle aus. Der Wiederaufbau kommt erfolgreich voran und die Sicherheitslage hat sich insgesamt verbessert. Im Frühjahr 2006 erklärte der britische Verteidigungsminister, dass westliche Truppen das Land innerhalb von 3 Jahren verlassen könnten, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Doch bereits wenige Wochen später eskalierte der Konflikt. Die Taliban, deren Präsenz bis dahin als gering oder sporadisch galt, waren plötzlich wieder überall im Land aktiv. Genauso unbemerkt, wie sie über die Grenze nach Pakistan geflüchtet waren, so der britische Journalist Ben Anderson, kehrten sie von dort wieder zurück. Außerhalb von Kabul gab es niemanden, der sie aufhielt. Noch im Laufe des Jahres 2006 kam es zu mehr als 130 Selbstmordanschlägen, viele davon gegen westliche Soldaten und Militäreinrichtungen. Nach 4 Jahren relativer Ruhe herrschte in Afghanistan wieder Krieg. Die Versäumnisse, die zum Wiedererstarken der Taliban führten, sind inzwischen gut dokumentiert. Einer der größten Fehler wurde gleich zu Beginn gemacht. Aus Angst davor, dass das Land auseinanderfallen könnte, entschied man sich bei der Friedenskonferenz auf dem Bonner Petersberg im Dezember 2001 für ein starkes, zentralistisches Regierungssystem. Doch die Position des Präsidenten wurde mit Karzai besetzt, einem Intellektuellen, der zwar aus einer bekannten paschtunischen Familie stammte, aber keine Hausmacht hatte und, wie von Helmut Rauber vorausgesagt, bei jeder wichtigen Entscheidung auf die Unterstützung von Warlords angewiesen war, die weniger an der Schaffung demokratischer Strukturen interessiert waren als an ihrer persönlichen Bereicherung. Karzai war deshalb ein schwacher Präsident, der oftmals keine andere Wahl hatte, als korrupte Gouverneure im Amt zu belassen, wenn er ihnen nicht andere Posten verschaffte oder sie zu Mitgliedern seiner Regierung machte. Auch wenn er selbst nicht korrupt war, präsidierte er über ein System, in dem Milliarden an Hilfsgeldern versickerten und zu dem die afghanische Bevölkerung aus guten Gründen niemals Vertrauen fasste. Hinzu kam, dass die einzigen, die Karzai und sein Projekt eines demokratischen Afghanistan ohne Wenn und Aber unterstützten, nämlich die internationale Gemeinschaft, den eigenen Ansprüchen in keiner Weise gerecht wurden. Die vom Westen versprochene Wiederaufbauhilfe blieb weit hinter den Erwartungen zurück. In den ersten 3 Jahren nach 2001 wurden 10 Milliarden US-Dollar versprochen, in den darauf folgenden 6 Jahren 14 Milliarden. Doch ein Teil des Geldes wurde niemals ausbezahlt. Ein weiterer Teil verschwand in den Koffern korrupter Beamter und Warlords und bis zu 40% flossen über Profite, Verwaltungsausgaben und Gehälter westlicher Entwicklungshelfer wieder in den Westen zurück. Wie eine Studie der Denkfabrik Rand berechnete, bekam Afghanistan während dieser Zeit pro Kopf nur halb so viel westliche Unterstützung wie Mosambik, ein Viertel der Unterstützung für Serbien und ein 25stel dessen, was im Kosovo ausgegeben wurde. Auch der vormalige BND-Präsident August Hanning gesteht ein: Wir haben da falsche Schwerpunkte gesetzt. Wir hätten sehr viel mehr tun müssen für die wirtschaftliche Entwicklung. Ähnliches galt für die Sicherheitssituation. Die 5000 Soldaten, die die ISAF anfangs bereitstellte, waren viel zu wenig, um in einem so großen Land für Sicherheit zu sorgen. Als der Konflikt eskalierte, stieg die Zahl zwar deutlich an, im Jahr 2007 waren in Afghanistan knapp 20.000 nicht-amerikanische ISAF-Soldaten stationiert, im Jahr 2010 fast 40.000, doch es gelang zu keinem Zeitpunkt, den Aufstand unter Kontrolle zu bringen. Einer der Gründe war, dass vielen Europäern das politische Mandat und die Ausrüstung fehlte, um gegen die Taliban vorzugehen, und dass ein großer Teil von ihnen mit Nachschub, Logistik und dem Schutz der eigenen Streitkräfte, Force Protection, beschäftigt war. Von den 50 in Afghanistan vertretenen Nationen nahm in der Praxis neben Amerika nur eine Handvoll anderer Länder an Kampfeinsätzen teil. Selbst bei politisch unbedenklichen Aufgaben gab es große Schwierigkeiten. Deutschland zum Beispiel erklärte sich im Frühjahr 2002 bereit, die neue afghanische Polizei auszubilden. Dies war eine wichtige Aufgabe, denn neben der afghanischen Armee war es vor allem die Polizei, die die Autorität und das Gewaltmonopol der neuen demokratischen Regierung symbolisierte. Die afghanische Nationalpolizei sollte innerhalb von 2 Jahren eine Stärke von 40.000 Beamten erreichen. Doch mit dem von Deutschland organisierten Programm hätte dies wohl Jahrzehnte gedauert. Die Bundesregierung stellte ganze 17 Ausbilder zur Verfügung und wollte afghanische Rekruten eine 3-jährige Ausbildung nach deutschem Muster durchlaufen lassen, bevor sie als Polizisten zum Einsatz kamen. Die Anstrengungen Deutschlands waren so unzureichend, dass ihnen die Aufgabe bereits ein Jahr später, also 2003, wieder entzogen wurde. Selbst Bernd Mützelburg, der damalige Sicherheitsberater von Bundeskanzler Schröder, sieht das deutsche Engagement mittlerweile kritisch. Wir hatten keine Polizeiausbilder, die wir aus irgendeinem Schrank hätten herausholen und nach Afghanistan schicken können. Das war ein ganz mühsamer Lernprozess. Seine Schlussfolgerung ist bezeichnend. Letztlich haben wir Deutsche immer nur so viel gemacht, dass wir ruhig schlafen konnten. Das hat weite Phasen unseres Afghanistan-Engagements bestimmt. Stefan Cornelius, der Außenpolitikchef der Süddeutschen Zeitung, bestätigt diesen Eindruck. Aus Angst vor der öffentlichen Stimmung und der eigenen Überforderung hat Deutschland die politischen Ambitionen auf ein Minimum reduziert. Westlicher Widerwille, wie er hier zum Ausdruck kam, war auch der Grund, weshalb sich lange Zeit niemand darüber Gedanken machte, was die Taliban repräsentierten und wie mit ihnen umzugehen war. Eine der wenigen Positionen, auf die sich Europäer, Amerikaner und die neue afghanische Regierung schnell einigen konnten, war, dass die Taliban militärisch besiegt werden mussten. Besonders bei Europäern war das Feindbild Taliban so stark ausgeprägt, dass lange Zeit jegliches politisches Engagement unmöglich schien. Wie sich Mützelburg, der zum Ende der Dekade deutscher Afghanistan-Beauftragter wurde, erinnert: Ich bin in allen Parteien auf ziemliches Unverständnis gestoßen, wenn ich gesagt habe, dass man Frieden auch und gerade mit der anderen Seite schließen muss. Insbesondere bei den stark an Menschenrechten orientierten Parteien. Die haben immer gesagt: Sie wollen uns doch nicht allen Ernstes empfehlen, dass wir mit diesen Leuten, die bis zu den Knöcheln im Blut warten, dass wir die einbinden sollen. Obwohl der BND zu dieser Zeit bereits Kontakt mit den Taliban hatte, dauerte es bis zu den frühen 2010er Jahren, dass die Taliban als politischer Akteur, der in den paschtunischen Gebieten Südafghanistans tief verwurzelt war, akzeptiert wurden. Kulturkämpfer. Hätten sich europäische Politikeliten früher und intensiver mit Afghanistan auseinandergesetzt, wäre ihnen aufgefallen, wie weit die eigenen Vorstellungen einer Modernisierung von der Lebenswirklichkeit vieler Afghanen entfernt waren. Was die Menschen im Land für sich und ihre Gesellschaft wollten, erfuhren Europäer hauptsächlich von der winzigen Minderheit progressiver Afghanen, die in der Hauptstadt Kabul zu Hause waren, bei Besuchen westlicher Politiker ihre Schleier ablegten, fließend Englisch sprachen und in lukrativen Jobs für die internationale Gemeinschaft arbeiteten. Mit den 3/4 der afghanischen Bevölkerung, die außerhalb der großen Städte wohnten, wenig formale Bildung hatten, von der Landwirtschaft lebten und sich an Stammesnormen, ihrer Interpretation des Islam und den Jahreszeiten orientierten, hatten europäische Modernisierer kaum Kontakt. Doch es waren genau diese Leute, die bereits in den 80er Jahren die Mujahideen unterstützt hatten und 20 Jahre später mit den Taliban sympathisierten. Erneut richtete sich ihr Zorn gegen Ausländer und progressive Afghanen, die den Rest des Landes von seiner vermeintlichen Rückständigkeit befreien wollten. Und genau wie damals präsentierten sich die Aufständischen als Verteidiger von Religion und traditioneller Lebensweise. Ohne sich dessen bewusst zu sein, wurde der Westen damit zur Partei in einem innerafghanischen Kulturkampf, der seit den 1920ern schwelte und immer wieder zu gewaltsamen Konflikten geführt hatte. Allein die Präsenz nichtgläubiger Ausländer beförderte häufig schon das Narrativ der Taliban. Neben westlichen Soldaten siedelte sich in Kabul und den Provinzhauptstädten eine Schar von westlichen Entwicklungshelfern und Aufbauarbeitern an, die oftmals wenig Rücksicht auf afghanische Gesellschaftsnormen nahmen, sich provokant kleideten, laute Partys feierten und Alkohol tranken. Genauso schockierend war der Anblick weiblicher Soldaten, die schwer bewaffnet und mit engen T-Shirts bekleidet in den Straßen patrouillierten. Öffentliche Ereignisse, die im Westen als Zeichen für Fortschritt und Modernisierung gefeiert wurden, wie etwa Auftritte westlicher Popstars oder die Wahl der ersten Miss Afghanistan, galten konservativen Afghanen als Demütigung oder Beweis für den Niedergang der eigenen Kultur. In Verbindung mit steigenden Preisen und der Tatsache, dass sich die Lebensbedingungen nur sehr langsam verbesserten, ergaben sich Ressentiments, die den Gegnern der westlichen Intervention in die Hände spielten. »Jetzt seht ihr, was euch die Demokratie bringt«, predigten die Mullahs. »Sie zerstören unsere Werte.« Auch die Frauenrechtsagenda trug zur Mobilisierung der Taliban bei. Keine der westlichen Regierungen, die nach dem Fall der Taliban auf Gleichberechtigung pochten, hatten sich ernsthaft mit der Rolle und Situation von Frauen in Afghanistan beschäftigt. Viele der extrem restriktiven Praktiken, die nach 2001 den Taliban vorgeworfen wurden, waren in weiten Teilen des Landes tief verwurzelt. Selbst in liberaleren Provinzen war es üblich, dass nur Männer mit Außenstehenden kommunizierten. Ausschließlich die engsten Mitglieder der eigenen Familie bekamen Frauen außerhalb des eigenen Haushalts zu Gesicht, und es war völlig unvorstellbar, dass sich ein Fremder, egal welchen Geschlechts, allein mit einer afghanischen Frau traf. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich solche Frauen durch westlich finanzierte Projekte erreichen ließen, war praktisch null. Im Gegenteil. Versuche westlicher Nichtregierungsorganisationen, Frauen in ländlichen Gebieten bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu helfen, führten vielerorts zu Unruhe und einem konservativen Backlash. Chris Johnson, eine britische Entwicklungshelferin, die in Afghanistan für Oxfam arbeitete, argumentiert deshalb, dass eine Veränderung für Frauen in Afghanistan nur möglich ist, wenn sich die Einstellungen der Männer ändern. Natürlich gab es auch Fortschritte. Nach dem Sturz der Taliban förderte die neue Regierung mit westlicher Hilfe den Bau von Schulen und viele afghanische Mädchen bekamen zum ersten Mal die Chance auf Bildung. Im Jahr 2004 betrug der Anteil der Schülerinnen bereits ein Drittel und selbst die Taliban schwächten ihre Opposition gegen die Schulpflicht für Mädchen ab. Auch hier gab es jedoch große Unterschiede zwischen moderneren Städten wie Kabul und Herat, wo 2/3 der Mädchen zur Schule gingen, und ländlichen Gebieten, speziell im Süden, in denen der Anteil weiblicher Schüler nach wie vor unter 5% lag. Es kam vor allem in diesen Teilen des Landes vor, dass brandneue Schulgebäude leer standen, weil sich keine Lehrer finden ließen und Schulen als anti-islamisch oder Symbole westlichen Einflusses angegriffen wurden. Rory Stewart, ein britischer Diplomat und später Entwicklungshilfeminister, der mehrere Jahre in Afghanistan lebte und dort eine Stiftung gründete, schrieb bereits im Januar 2008, dass die Herausforderung weit über die Taliban hinausging. Die ländlichen Gebiete Afghanistans sind weit isolierter, konservativer und veränderungsresistenter, als wir öffentlich anerkennen. Das Vorhaben, in Afghanistan eine Demokratie mit Menschenrechten, Gleichberechtigung und Rechtsstaat zu errichten, sei mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht zu verwirklichen. Viele dieser Ziele sind nicht nur schwierig, sondern unehrlich und zum Scheitern verurteilt. Die grüne Europaabgeordnete und Konfliktforscherin Hanna Neumann sieht das heute ähnlich. Es wurde völlig überschätzt, was man als Außenstehender erreichen kann. Die internationale Gemeinschaft glaubte, dass das irgendjemanden in den Bergen interessiert, wenn wir in Kabul ein Hauptquartier bauen. Das Narrativ war, wir gehen dahin und befreien die Frauen. Ich finde das nachvollziehbar. Und die Idee ist natürlich nicht falsch. Aber es basiert eben auf einem sehr staatlich zentrierten Demokratieverständnis, so wie wir das in Europa haben. Wir hätten fragen sollen, was sind eigentlich die Ressourcen? Wie machen die Leute das bisher? Und wie kann man das an 3 oder 4 Stellen ein bisschen zum Positiven verändern? Es dauerte mehr als ein Jahrzehnt, bis sich diese Auffassung unter europäischen Politikeliten durchsetzte. Selbst die mehr als 130.000 westlichen Soldaten, davon 90.000 aus Amerika, die der Westen in den Jahren 2011 und 2012 nochmals mobilisierte, vermochten nicht, den Aufstand zu brechen. In Afghanistan scheiterte der Westen und besonders Europa nicht nur an den Taliban, sondern vor allem an sich selbst. Kapitel 8: Regimewechsel. Anders als Afghanistan war der Irakkrieg vom März 2003 ein zutiefst amerikanisches Projekt. In den Medien hieß es damals, Europa sei gespalten und das europäische Projekt gefährdet. Doch die Gräben, die sich innerhalb des Kontinents aufgetan hatten, waren nicht ideologischer, sondern geopolitischer Art. Diejenigen, die sich in den Jahren 2002 und 2003 auf die Seite Amerikas schlugen, taten dies aus pragmatischen Erwägungen heraus. Weder Spaniens Ministerpräsident José María Aznar noch Portugals Regierungschef José Manuel Barroso oder die damalige deutsche Oppositionsführerin Angela Merkel teilten die zentrale Prämisse des amerikanischen Krieges. Sie unterstützten die amerikanischen Pläne nicht, weil sie tatsächlich an die Befreiung des Irak glaubten, sondern weil sie einen Bruch mit Europas wichtigstem Bündnispartner vermeiden wollten. Selbst Tony Blair, der zu Bushs engstem Verbündeten wurde, war anfangs alles andere als überzeugt. Wie die britische Untersuchungskommission zum Irakkrieg später gezeigt hat, sah Großbritannien den irakischen Diktator Saddam Hussein nicht als akute Bedrohung. Und Amerikas grandiose Pläne für eine Transformation des Nahen Ostens vernahm man in London mit Sorge. Als Blair Mitte 2002 an Bush schrieb, dass Großbritannien in jedem Fall an seiner Seite stehen würde, waren er und seine engsten Berater bereits zu dem Schluss gekommen, dass ein Krieg mit dem Irak unausweichlich geworden war. Blairs Hoffnung war, dass sich das amerikanische Verhalten durch eine enge Partnerschaft besser beeinflussen lassen würde. Sein Ziel war ein zutiefst europäisches, nämlich die Verrechtlichung des Krieges durch eine bindende Resolution des UN-Sicherheitsrats. Die Idee, dass sich ein nahöstlicher Staat wie der Irak mühelos vom Westen erobern lassen und sich anschließend, quasi ohne eigenes Zutun, in eine liberale Demokratie verwandeln würde, wurzelte in Selbstüberschätzung und wurde von der Bedrohungshysterie nach den Anschlägen vom 11. September begünstigt. Das Problem war nicht ein Mangel an Planung oder Vorbereitung, wie von Verteidigern des Krieges behauptet, sondern seine ideologischen Grundannahmen, die die demokratische Transformation des Landes unkompliziert erscheinen ließen. Der Preis, den Amerika und der Westen für diese Fehleinschätzung bezahlten, war hoch. Der Irakkrieg kostete nicht nur unzählige Leben, sondern verschärfte auch die Bedrohung durch den Terrorismus, untergrub die Glaubwürdigkeit liberal-moderner Ideen und fügte Amerikas Stellung als einzig verbliebene Supermacht schweren Schaden zu. Bedrohungsszenarien. Einer der Mythen im Zusammenhang mit dem Irakkrieg ist, dass dieser von langer Hand geplant gewesen sei. Es mag richtig sein, dass Schurkenstaaten für George W. Bushs neue Regierung eine außenpolitische Priorität waren und dass mehrere Mitglieder seines Kabinetts im Jahr 1997 einen offenen Brief unterzeichnet hatten, der Saddams Sturz forderte. Doch von einem Angriffskrieg war beim Amtsantritt der neuen Regierung im Januar 2001 noch keine Rede. Laut seinem ehemaligen Redenschreiber David Frum hatte Bush aus der Wahlniederlage seines Vaters gelernt, dass außenpolitische Erfolge von der Bevölkerung nicht honoriert würden. Deshalb wollte er sich in seiner ersten Amtszeit auf innenpolitische Themen konzentrieren. Die Anschläge zwangen ihn, ein außenpolitischer Präsident zu werden, aber das war niemals der Plan. Hierzu passt, dass diejenigen, die Saddam für eingedämmt hielten und eine Eskalation des Konflikts vermeiden wollten, zunächst die Oberhand hatten. Außenminister Colin Powell forderte smarte Sanktionen, keinen Krieg, und setzte sich mit seiner Position während des Sommers 2001 durch. William Crystal und Lawrence Kaplan, zwei der einflussreichsten Neokonservativen, beschwerten sich damals noch, Paul habe die Eindämmungsstrategie verwässert und die Regierung sei von einer Politik des Regimewechsels weiter entfernt als je zuvor. Entscheidend für die Wende zum Krieg war die dramatisch veränderte Bedrohungswahrnehmung nach dem 11. September. Wie schon erwähnt, galt die Verbindung von Terrorismus und Massenvernichtungswaffen plötzlich als größtmögliches Risiko. Und Saddam war derjenige, unter dem sie am ehesten zustande kommen würde. Die Idee, dass der Irak Massenvernichtungswaffen besaß, war damals nicht nur bei Kriegsbefürwortern, sondern auch außerhalb der Bush-Regierung weit verbreitet. Nicht zuletzt, weil Saddam die internationalen Inspektionen seines Waffenarsenals immer wieder behindert hatte. Sogar die Nachrichtendienste von Frankreich und Deutschland, die sich gegen den Krieg aussprachen, hielten es für möglich, dass der irakische Diktator weiterhin im Besitz solcher Waffen war. Doch im Gegensatz zu diesen eher vorsichtigen Einschätzungen blendete besonders Vizepräsident Dick Cheney nach dem 11. September alle Zweifel aus. Ausgehend davon, dass selbst der mögliche Besitz von Massenvernichtungswaffen ein nicht hinzunehmendes Risiko war, ignorierte er jegliche Widersprüche, präsentierte Gerüchte als Fakten und interpretierte alles, was ins eigene Narrativ passte, als schlagenden Beweis. Ergebnis war eine völlig verzerrte Darstellung, die irakische Massenvernichtungswaffen als Tatsache und wachsende Bedrohung erscheinen ließ. Ähnliches galt für die Annahme, dass Saddam mit den Dschihadisten kooperierte. Die Kriegsbefürworter wussten genau, dass es im Irak keine nennenswerte oder vom Staat tolerierte Präsenz dschihadistischer Gruppen gab und dass Saddam ein laizistischer Diktator war, der Dschihadisten im eigenen Land foltern und hinrichten ließ, weil er sie für unkontrollierbar hielt. Doch aus ihrer Sicht war entscheidend, dass dies nicht immer so bleiben musste. Laut Kenneth Pollack, einem ehemaligen Regierungsbeamten, war der irakische Diktator bei weitem nicht so rational und berechenbar, wie von den Verteidigern der Eindämmungsstrategie behauptet. Saddam verstand sich als Feind Amerikas, unterhielt Beziehungen zu einer Vielzahl meist nationalistischer oder antiimperialistischer Terrorgruppen und hatte die Anschläge vom 11. September offen begrüßt. Es sei nur eine Frage der Zeit, so Pollack, bis er seine Vorbehalte gegenüber den Dschihadisten aufgeben würde. Auch wenn bislang keine Beweise dafür existieren, dass Saddam und Al-Qaida miteinander kooperieren, gibt es immer ein erstes Mal. Vor allem, wenn sich Saddam und Al-Qaida in einer verzweifelten Situation befinden, könnten sie ihre Differenzen begraben, um gemeinsame Sache gegen ihren gemeinsamen amerikanischen Feind zu machen. der Zusammenhang zwischen den Anschlägen vom 11. September und dem Irakkrieg, der von Gegnern des Krieges immer bestritten wurde, war in den Augen seiner Befürworter nicht nur offensichtlich, sondern zwingend. Was theoretisch vorstellbar war, wenn auch nur mit 1%iger Wahrscheinlichkeit, wurde nach dem 11. September zur 100%igen Gewissheit. Kinderspiel. Vor diesem Hintergrund waren die neokonservativen Ideen, die selbst innerhalb der Bush-Regierung bis dahin wenig Einfluss hatten, plötzlich gefragt. Sie ermöglichten genau das, was die Bush-Regierung in der neuen Situation suchte. Eine Politik, die ein aggressives, an Amerikas Sicherheitsinteressen orientiertes Vorgehen mit einer universalistisch klingenden Modernisierungsagenda verknüpfte. Und in der Tat, laut den Neokonservativen war Saddam nicht nur ein Sicherheitsrisiko und eine Bedrohung für Amerika, sondern ein brutaler Diktator, der Hunderttausende seiner politischen Gegner umbringen ließ und die gesamte Region mit seinen Kriegen und ständigen Drohungen in eine Schockstarre versetzt hatte, die jegliche politische und wirtschaftliche Entwicklung unmöglich machte. Sein Sturz würde deshalb nicht nur das Problem irakischer Massenvernichtungswaffen lösen und seine Unterstützung für den Terrorismus beenden, sondern auch eine der wichtigsten Wurzeln für die Rückständigkeit der gesamten Region beseitigen. Regimewechsel, so der führende neokonservative Paul Wolfowitz, war kein Grund für Instabilität, wie von Gegnern des Krieges behauptet, sondern der Anfang von ihrem Ende. Von der Transformation des Irak erhofften sich die Neokonservativen eine Art Kettenreaktion. Wenn es möglich war, den am brutalsten regierten Staat der Region innerhalb kurzer Zeit in eine friedliche, moderne Demokratie zu verwandeln, dann würden sich Menschen in anderen arabischen Staaten fragen, ob dies nicht auch in ihrem Land möglich sei. Mehr noch. Die Entschlossenheit Amerikas, demokratischen Wandel notfalls mit Waffengewalt zu unterstützen, würde die Machthaber in diesen Staaten dazu bringen, den von Amerika gewünschten Wandel selbst zu initiieren. Mit jeder erfolgreichen Transformation nehme der militärische Aufwand weiter ab. Saddam, so die Vorstellung der Neokonservativen, war der erste Dominostein, der alle anderen zu Fall bringen würde. Am Ende des Prozesses stünde eine Region, die nicht nur demokratischer, sondern auch sicherer war und in der es keinen Platz mehr für Massenvernichtungswaffen oder Terrorismus gab. Sogar Frieden mit Israel sei dann möglich, so Wolfowitz. Das Verführerische an den Ideen der Neokonservativen war nicht nur ihre ehrgeizige, modernistische Vision, sondern auch, wie einfach alles erschien. Nach dem schnellen Sieg in Afghanistan gab es aus ihrer Sicht kein Land mehr, das der Kombination aus amerikanischer Technologie und Schlagkraft standhalten konnte. So sah es auch der vormalige Diplomat Ken Adelman. Saddams militärische Macht zu zerstören und den Irak zu befreien wäre ein Kinderspiel. Lassen Sie mich vier einfache Gründe nennen. Erstens, das letzte Mal, der Golfkrieg im Jahr 1991, war ein Kinderspiel. Zweitens, die Iraker sind mittlerweile viel schwächer. Drittens, wir sind viel stärker. Und viertens, diesmal meinen wir es ernst. Dieses Selbstbewusstsein übertrug sich auf die Einschätzung der politischen Situation. Für die Neokonservativen war das einzige Hindernis auf dem Weg zur Demokratie die Person Saddam Hussein. Er war eine Art Stöpsel, der nur entfernt werden musste, damit sich die demokratischen Kräfte im Irak bahnbrechen konnten. Sobald dies geschah, würden die enormen Erdölvorhaben dafür sorgen, dass das Land und seine Bewohner innerhalb kurzer Zeit zu Wohlstand kämen. Dass der Irak eine komplexe, multiethnische Gesellschaft war, schien die Neokonservativen genauso wenig zu interessieren wie die Tatsache, dass in einem neuen, demokratischen Irak Saddams eigene Volksgruppe, die sunnitischen Araber, ihre Macht und Privilegien verlieren würden. Niemand machte sich Gedanken darüber, dass es nach Jahrzehnten der Diktatur außerhalb von Moscheen praktisch keine Zivilgesellschaft gab, aus der demokratische Strukturen hätten erwachsen können. Oder dass Nachbarländer wie der Iran nur darauf warteten, das Machtvakuum nach dem Fall Saddams für ihre eigenen Ambitionen zu nutzen. Die skeptischen Einschätzungen von Experten, die sich seit Jahrzehnten mit dem Irak und der irakischen Gesellschaft beschäftigt hatten, wurden systematisch ignoriert oder als Teil des Problems zurückgewiesen. Frei nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Die größte Fehlkalkulation war die Vorstellung, dass die Amerikaner als Befreier begrüßt und die Iraker ihnen auf ewige Zeit dankbar sein würden. Wie häufig bei westlichen Modernisierern fehlte den Neokonservativen jedes Gespür dafür, dass andere Völker den Westen und besonders die Supermacht Amerika nicht immer als so wohlwollend und uneigennützig sahen, wie es ihrem Selbstbild entsprach, und dass es bei Regimewechseln immer auch Verlierer gab. Der amerikanische Professor Michael Doran, der die Neokonservativen damals unterstützte, sieht sein eigenes Engagement heute kritisch. Wir Amerikaner haben einen sehr naiven Glauben daran, dass, wenn es irgendwo eine Diktatur gibt und wenn man diese Diktatur los wird, die Demokratie dann blüht. Das war die amerikanische Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und Japan. Sie hat uns in dem Glauben bestärkt, dass das überall so funktioniert und dass es unsere Aufgabe ist, dieses Projekt voranzutreiben. Die Neokonservativen haben die Leute nicht absichtlich getäuscht. Sie waren tatsächlich davon überzeugt. Abgesehen von der Idee, dass der Krieg rechtmäßig sei, unterschieden sich europäische Eliten vor allem in diesem letzten Punkt von ihren amerikanischen Kollegen. Trotz der eigenen, zutiefst europäischen Illusionen über die universelle Gültigkeit liberaler Ideen, glaubte in Europa fast niemand daran, dass eine von Amerika erzwungene Demokratisierung ein Kinderspiel werden könnte oder dass amerikanische Truppen im Herzen des Nahen Ostens auf Dauer als Befreier gesehen würden. Aufstand der Verlierer. Wie sich herausstellte, war der Sturz Saddams tatsächlich relativ einfach. Zwischen dem Beginn der Invasion am 19. März 2003 und der Einnahme der Hauptstadt Bagdad durch amerikanische Truppen lagen nur knapp 3 Wochen. Die irakische Armee leistete kaum Widerstand und weniger als 200 westliche Soldaten kamen bei Kampfeinsätzen ums Leben. Doch es dauerte nur wenige Wochen, bis der Enthusiasmus über den schnellen Sieg verflogen war. Aus der gewaltsamen Befreiung des Landes entstand keine Demokratie, sondern zunächst Anarchie und daraus innerhalb weniger Monate ein blutiger Bürgerkrieg, der Hunderttausende von Opfern forderte. Der Irak stellt heute zwar keine direkte Bedrohung mehr für den Rest der Welt dar, aber die Instabilität, die nach wie vor von ihm ausgeht, ist einer der Gründe, weshalb die Region nicht zur Ruhe kommt. Genauso wie in Afghanistan hatten die Amerikaner im Irak niemals die Absicht, über längere Zeit am Staatsaufbau mitzuwirken. Während sich die Lage stabilisierte, so die Vorstellung der Bush-Regierung, würde die Besatzungsbehörde mit den Repräsentanten irakischer Gruppen zusammenarbeiten und innerhalb kurzer Zeit die Regierungsverantwortung an eine provisorische Regierung übergeben. Für den Wiederaufbau sollten dann die Vereinten Nationen zuständig sein. Aus amerikanischer Sicht war es deshalb gar nicht notwendig, einen umfangreichen Plan zu erarbeiten. Wie sich Emma Skye, die britische Vertreterin in der Besatzungsbehörde, erinnert, glaubten die Amerikaner, dass mit dem Sturz Saddams ihre Arbeit bereits erledigt sei. Es herrschte ein unglaublicher Optimismus. Alle Amerikaner, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren davon überzeugt, dass sie den Irakern die Demokratie gebracht hätten, dass ihr Job derselbe war wie zuvor in Japan und Deutschland. Das war eine Kombination aus Idealismus und unglaublicher Naivität, die Vorstellung, dass wir jedes Problem lösen konnten und dass Amerika eine wohlwollende, keine imperialistische Macht war. Ich weiß noch, wie mir Paul Bremer, der amerikanische Chef der Besatzungsbehörde, erzählte, dass Amerika keine großen Infrastrukturprojekte in Angriff nehmen würde, so wie es die Briten in ihrer Zeit als Kolonialmacht getan hatten. Er sagte, unser Vermächtnis ist die Demokratie. Diese Einstellung war nicht nur eine Ursache für den Krieg, sondern auch für die großen Fehler, die im Anschluss begangen wurden. Im Glauben daran, dass es Demokratie und Freiheit schon irgendwie richten würden, hatte sich niemand darüber Gedanken gemacht, wie die sunnitischen Araber, die unter Saddam eine privilegierte Stellung genossen, und die wichtigsten Positionen in Staat, Militär und Geheimdiensten besetzt hatten, in den neuen Staat integriert werden sollten. Schon aufgrund der Tatsache, dass sie nur ein Viertel der Bevölkerung stellten, war klar, dass sie in einem demokratischen System an Macht und Einfluss verlieren würden. Doch statt sie in das neue politische System einzubinden, signalisierte die Besatzungsbehörde bei jeder Gelegenheit, dass sie an sunnitischer Beteiligung kein Interesse hatte. Noch bevor es zum Aufstand gegen die amerikanischen Besatzer kam, lehnte Paul Bremer mehrere Angebote sunnitischer Stammesführer ab, die Amerikaner beim Aufbau neuer Sicherheitsstrukturen zu unterstützen. Stammesführer, so der australische Militärexperte David Kilcullen, passten nicht in sein Konzept eines modernen, demokratischen Irak. Am folgenreichsten war die sogenannte De-Baathifizierungspolitik. Aus Sicht der Neokonservativen war Saddams Baath-Partei das irakische Äquivalent der deutschen Nazi-Partei. Und weder ihre Mitglieder noch die von ihr geprägten Sicherheitsbehörden sollten im neuen Irak irgendeine Form von Einfluss haben. Bereits einen Monat nach dem Sturz Saddams erließ Bremer deshalb zwei Dekrete, mit denen alle Baathisten aus dem gehobenen Staatsdienst entlassen und die irakische Armee, Polizei und Geheimdienste mit unmittelbarer Wirkung aufgelöst wurden. Die Besatzungsbehörde zerstörte damit quasi über Nacht nicht nur die irakische Verwaltung, sondern setzte zudem alle Iraker, deren Job es war, in einer bereits chaotischen Situation für Sicherheit zu sorgen, auf die Straße. Schlimmer noch, von den rund 700.000 Soldaten und Polizisten, die auf diese Weise ihre Arbeit, ihr Einkommen und ihren Status verloren, waren überdurchschnittlich viele Sunniten. Aus ihrer Sicht gab es fortan keinen Grund mehr, dem neuen Staat gegenüber loyal zu sein. Und statt den Aufstand zu bekämpfen, schlossen sich viele bereits wenige Monate später den Aufständischen an. Doch obwohl es bereits im Herbst 2003 zu mehr als 1000 Anschlägen pro Monat kam, dauerte es fast ein Jahr, bis die Amerikaner sich selbst und der Öffentlichkeit eingestanden, dass sie in einen kriegerischen Konflikt verwickelt waren. Das amerikanische Militär beschrieb Aufständische bis dahin auch intern als Verlierer, Fanatiker, Saddam-Loyalisten oder Banditen. Niemand konnte verstehen, wie das amerikanische Geschenk, die Befreiung des Irak, bei den Befreiten auf so viel Widerstand stoßen konnte. Keiner wollte zugeben, wie organisiert und hartnäckig der Aufstand innerhalb so kurzer Zeit geworden war. Wir waren auf den Einsatz chemischer Waffen vorbereitet, so Emma Sky, aber nicht auf das. Bereits 2 Jahre später, auf dem Höhepunkt des Bürgerkriegs, war die Idee eines geeinten, demokratischen Irak in weite Ferne gerückt. Es gab kaum noch jemanden, der von Befreiung sprach. Im Gegenteil. Das Einzige, worin sich eine große Mehrheit der Iraker einig war, war die Ablehnung der amerikanischen Befreier. In einer Meinungsumfrage aus dem Jahr 2005 erklärten fast 80% der Befragten, dass sie den amerikanischen Einfluss auf ihr Land ablehnten. Mehr als 60% befürworteten Anschläge auf amerikanische Truppen. Niederlage. Ende des Jahrzehnts war offensichtlich, dass Amerika mit dem Irakkrieg keines seiner strategischen Ziele hatte erreichen können. Auch wenn das Land ab dem Jahr 2007 mithilfe einer neuen amerikanischen Strategie und 30.000 zusätzlicher Soldaten einige Jahre lang befriedet werden konnte und der Bürgerkrieg nicht weiter eskalierte, war die Gesamtbilanz düster. Bei Anschlägen und in Kampfhandlungen kamen zwischen der Invasion im Jahr 2003 und dem Rückzug amerikanischer Truppen im Jahr 2011 mindestens 100.000 Iraker ums Leben. Bis zu 1 Million starben an den Konsequenzen des Krieges, wie zum Beispiel einem dysfunktionalen Gesundheitssystem. Statt einer stabilen, modernen Demokratie war der Irak am Ende der Dekade eine zutiefst gespaltene Gesellschaft, in der Schiiten, Sunniten und Kurden ihre Beziehungen als Nullsummenspiel begriffen und die Existenz des Staates routinemäßig zur Disposition stand. Die amerikanische Intervention hinterließ keinen starken, sondern einen schwachen oder gescheiterten Staat, der vor allem durch die Angst vor noch mehr Krieg und Chaos zusammengehalten wurde. Auch die von den Neokonservativen erhoffte regionale Kettenreaktion blieb aus. Statt demokratischen Wandel zu initiieren, unternahmen die Staaten, die Amerika als nächstes befreien wollte, alles in ihrer Macht Stehende, um genau dies zu verhindern. Der syrische Präsident Bashar al-Assad zum Beispiel öffnete die Grenze seines Landes zum Irak und schuf dadurch eine Pipeline, über die die Aufständischen Nachschub bezogen. Auch ist mittlerweile belegt, dass Assad Hunderten von libanesischen und syrischen Islamisten die Reise in den Irak ermöglichte, damit sie dort am Kampf gegen die amerikanische Besatzung teilnahmen. Die Verbindung der Aufständischen nach Syrien wurde für die Amerikaner zu einem so großen Problem, dass sie zunehmend auf Assads Kooperation angewiesen waren. Das Thema Regimewechsel war damit vom Tisch. Ähnliches galt für das östliche Nachbarland Iran, das nach dem Sturz Saddams Zugang zum Irak und zur schiitischen Bevölkerungsmehrheit bekam. Die Beziehungen zwischen irakischen Schiiten und der iranischen Regierung waren komplex, doch niemand bezweifelt, dass Teheran wichtige Parteien und Politiker im neuen Irak beeinflusste und am Aufbau schiitischer Milizen beteiligt war, die später Anschläge auf amerikanische Truppen verübten. Der Irakkrieg vergrößerte damit nicht nur Irans regionalen Einfluss, sondern gab seiner Regierung auch eine zusätzliche Stellschraube, um politischen und militärischen Druck auf Amerika auszuüben. Für die Neokonservativen war dies eine Überraschung. Wir hatten das Thema Iran total verdrängt, so Michael Dorn. Für mich war es ein Schock, dass wir durch den Krieg den Iran gestärkt haben. Besonders desaströs war die Bilanz, was den Terrorismus anging. Die Neokonservativen hatten den Irakkrieg als Teil des Kriegs gegen den Terror präsentiert. Nicht zuletzt, weil sie glaubten, dass die Modernisierung des Landes dem Terrorismus seinen Nährboden entziehen würde. Doch stattdessen wurde der Irak zum Geburtsort einer neuen, noch aggressiveren Variante des Dschihadismus. Die Präsenz amerikanischer Truppen im Herzen des Nahen Ostens half der Bewegung, sich nach der Niederlage in Afghanistan zu erneuern. Wenn auch nicht in dem Ausmaß wie später im syrischen Konflikt, so wurde bereits der Irak nach 2003 zum Magneten für Dschihadisten aus aller Welt. Der jordanische Dschihadist Abu Musab al-Zarqawi gründete hier den sogenannten Islamischen Staat im Irak, ISI, der später nach Syrien migrierte und sich in Islamischer Staat, IS, umbenannte. Auch im Westen kam es infolge des Irakkriegs zu einem deutlichen Anstieg der terroristischen Bedrohung und zu zahlreichen Anschlägen, wie zum Beispiel in Madrid 2004 und London 2005. Laut Jonathan Evans, dem vormaligen Chef des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5, lieferte der Krieg den Dschihadisten nützliche Propaganda und bestätigte ihre Behauptung, dass der Westen dem Islam feindlich gesinnt sei. Evans Vorgängerin, Eliza Manningham Buller, meinte sogar, die britische Teilnahme habe eine ganze Generation junger Menschen radikalisiert. Selbst in Deutschland, das sich vom Krieg distanziert hatte, ließ sich diese Entwicklung klar beobachten. Der Terrorismusexperte Guido Steinberg, der damals im Bundeskanzleramt arbeitete, konstatierte eine massive Radikalisierung junger Muslime. Viele davon seien bereits vorher marginalisiert gewesen, so Steinberg, aber es brauchte einen Auslöser und der Irakkrieg war der wichtigste von allen. Genauso groß war der Schaden am ideologischen Projekt der liberalen Moderne. Nach dem 11. September 2001 glaubten westliche Modernisierer, das Versprechen der liberalen Moderne müsse auch im Nahen Osten eingelöst werden. Doch der Krieg gegen den Terror sowie der Versuch, Demokratie von außen und mit Gewalt zu etablieren, erreichte das Gegenteil. Selbst nach dem Amtsantritt von Obama, das heißt mehr als 6 Jahre nach der Invasion, hatten laut Meinungsumfragen 9 von 10 Arabern eine negative Einstellung gegenüber Amerika. Fast die Hälfte glaubte, dass Amerikas Prioritäten im Nahen Osten hauptsächlich Öl und der Schutz Israels seien. Nur jeder 20. war der Meinung, dass Amerika ein aufrichtiges Interesse an der Verbreitung von Demokratie und Menschenrechten habe. Für die Demokratie gab es nach wie vor großen Zuspruch. Doch fast 90% wollten, dass demokratische Reformen behutsam, nicht schockartig durchgeführt würden. Ein Drittel befürchtete, dass Demokratie zu Chaos führen könnte. Und bis zu einem Viertel wünschte sich einen starken Führer, der einen Bürgerkrieg mit harter Hand verhindern würde. Die neokonservative Fantasie, dass Menschen im Nahen Osten nur darauf warteten, von Amerika die Demokratie zu erhalten, war also auf ganzer Linie gescheitert. Die Skepsis gegenüber der Demokratie und westlicher Demokratieförderung war eher noch größer geworden. Auch in Amerika selbst hinterließ der Irakkrieg tiefe Spuren. Hierzu zählten in erster Linie die knapp 5000 amerikanischen Soldaten, die im Krieg ihr Leben verloren, und die astronomischen finanziellen Kosten, die der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz auf 3 Billionen Dollar schätzte. Genauso wichtig war jedoch die Zeit und enorme Aufmerksamkeit, die der Krieg über viele Jahre hin verschlang. Während China sich auf sein Wachstum konzentrierte und fast unbemerkt seinen Einfluss in Asien und Afrika vergrößerte, mussten sich amerikanische Präsidenten mit dem Irak herumschlagen, wo es ab spätestens 2004 nicht mehr um einen geopolitischen Vorteil, sondern um Schadensbegrenzung ging. Nicht nur für den Nahen Osten, auch für Amerika war das Jahrzehnt, das dem Irakkrieg folgte, aus strategischer Sicht eine verlorene Dekade. Hinzu kam die tiefe Verunsicherung, die der verlorene Krieg bei der amerikanischen Bevölkerung auslöste. Die Neokonservativen waren davon überzeugt, dass Amerika einen historischen Auftrag hatte, liberal-moderne Werte und damit sein eigenes Gesellschaftsmodell in der Welt zu verbreiten. Doch es war genau diese Mission, die mehr und mehr Amerikaner nach dem Irakkrieg in Frage stellten. Wie sich in der Unterstützung für den Isolationisten Ron Paul bei der Präsidentschaftswahl 2008 und später in ähnlicher Weise für Donald Trump zeigte, wollten sich viele Amerikaner nach der Erfahrung im Irak zurückziehen, Kriegen und Konflikten in anderen Teilen der Welt nichts mehr zu tun haben. Amerika sollte Supermacht sein, aber ohne die Verantwortung und Verpflichtungen, die aus dieser Rolle erwuchsen. Wie schwer dieser Widerspruch aufzulösen war, wurde bereits während Obamas Präsidentschaft deutlich. Kapitel 9: Exzess der Märkte. Keine Betrachtung der 2000er Jahre kommt ohne eine Diskussion ökonomischer Veränderungen aus. In der neueren Wirtschaftsgeschichte gab es keine Periode, in der so viele Menschen der Armut entkamen und die Wirtschaft in ärmeren Ländern so große Wachstumsraten verzeichnete. In den 5 Jahren vor und einschließlich 2008 wuchs die Weltwirtschaft im Durchschnitt um 4,6% pro Jahr. Am stärksten war der Zuwachs in Asien, wo die Hälfte der Weltbevölkerung lebte und die Wirtschaft Jahr für Jahr um durchschnittlich 9,5% wuchs. Selbst in Afrika und im Nahen Osten gab es Wachstumsraten von über 6%, während es in den am höchsten industrialisierten OECD-Ländern nur 2,5% waren. Der globale Süden und ganz besonders China holte mit großen Schritten auf. Hatte Friedman also recht behalten? Waren Globalisierung und wirtschaftliche Liberalisierung Prozesse, die Wohlstand für alle schufen und in denen es nur Gewinner gab? Die Antwort lautete ja und nein. Sie lautete ja, weil die Veränderungen in der Weltwirtschaft enorm waren, weil praktisch alle Volkswirtschaften, aber besonders die im globalen Süden, von ihnen profitierten und weil sie tatsächlich durch die Öffnung und engere Integration globaler Märkte verursacht wurden. Sie lautete jedoch gleichzeitig nein, weil die neoliberalen Ideen, die Leute wie Friedman propagierten, ein hochgradig labiles System schufen, dessen Kollaps ab 2007 enormen finanziellen und gesellschaftlichen Schaden anrichtete. Und sie lautete ebenfalls nein, weil die wirtschaftlichen Veränderungen zwar die Unterschiede zwischen Nord und Süd verringerten, aber im selben Moment die Ungleichheit innerhalb von Gesellschaften vergrößerten. Eine der unmittelbaren Folgen hiervon war der Aufstieg der rechtspopulistischen Tea Party in Amerika, die auf geschickte Weise ökonomische mit politischen und kulturellen Entwicklungen verflocht und damit nicht nur die Globalisierung oder bestimmte wirtschaftliche Entwicklungen angriff, sondern die liberale Moderne insgesamt. Turboliberalisierung. Die Ideen, die hinter den enormen wirtschaftlichen Veränderungen in den 2000er Jahren steckten, waren nicht neu. Bereits ein Vierteljahrhundert vor dem Ende des Kalten Krieges entwickelten Milton Friedman und seine Kollegen an der Universität von Chicago die Grundlagen dessen, was in den 80er Jahren unter den Regierungen von Ronald Reagan in Amerika und Margaret Thatcher in Großbritannien zur wirtschaftspolitischen Orthodoxie wurde. Der weitestmögliche Rückzug des Staates aus der Wirtschaft, die Reduktion von Steuern und staatlicher Regulierung sowie die Liberalisierung der Märkte. Der Zusammenbruch der osteuropäischen Planwirtschaften schien die Richtigkeit dieser Ideen zu bestätigen. Und auch wenn sich einige Staaten dem neoliberalen Diktat widersetzten, wurden die Maßnahmen, die Friedman als goldene Handschellen bezeichnete, während der 90er Jahre zum globalen Konsens. In den 2000ern setzte sich die Ausbreitung neoliberaler Ideen nicht nur fort, vielmehr spitzte sie sich dramatisch zu. Innerhalb westlicher Staaten kam es neben der Liberalisierung der Arbeitsmärkte auch zu einer weitgehenden Liberalisierung der Finanzmärkte, deren Anteil an der Wirtschaftsleistung bis zum Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 stetig zunahm. Westliche Politikeliten sahen diese Entwicklung generell positiv. Und besonders in angelsächsischen Staaten herrschte die Überzeugung, dass die Regulierung der Finanzmärkte nicht nur unnötig, sondern schädlich sei. Wie der ehemalige Direktor der britischen Finanzbehörde Adair Turner erklärt, war man der Auffassung, dass der Markt sich selbst überwachen sollte. Der Ansatz basierte darauf, dass sich Märkte im Allgemeinen selbst korrigieren, dass Unternehmen das Risiko von Geschäftsmodellen besser einschätzen können als Bankenaufsichtsbehörden und dass der Kundenschutz am besten nicht durch Produktregulierung oder direkte Eingriffe gewährleistet wird, sondern durch möglichst freie und transparente Märkte. Grundlage dieser Philosophie war die sogenannte Markteffizienzhypothese, eine finanzökonomische Theorie, nach der die Preise in einem freien Markt zu jedem Zeitpunkt alle verfügbaren Informationen widerspiegelten, also gewissermaßen eine perfekte Reflexion der dahinterstehenden Güter oder Produkte seien. Keine politische Intervention sei demzufolge fähig, eine effizientere Allokation von Werten vorzunehmen als der Markt. Und jeder Versuch, dies zu tun, sei nicht nur zum Scheitern verurteilt, sondern führe zu Verzerrungen und Verlusten. Wie selbst der langjährige Chef der amerikanischen Zentralbank Alan Greenspan später eingestand, gab es während dieser Periode für die Politik wenig zu tun. Auf internationaler Ebene ging es vor allem um die Stärkung des Freihandels. Dazu trug in Europa die Osterweiterung bei. Die EU vergrößerte sich im Jahr 2004 um 10 und im Jahr 2007 nochmals um 2 weitere Staaten und schuf dadurch den weltweit größten Binnenmarkt, in dem sich Güter, Dienstleistungen, Kapital und Menschen frei bewegen konnten. Der Game Changer, der die Dynamik des Welthandels völlig veränderte, war jedoch Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001. Westliche Politikeliten erwarteten, dass China damit Teil des internationalen Regelsystems würde und sich wirtschaftlich und politisch gegenüber dem Rest der Welt öffnen müsse. Zumindest wirtschaftlich geschah dies auch, und zwar mit dramatischen Konsequenzen. Zwischen 2001 und 2007 verfünffachten sich die chinesischen Exporte von knapp 300 auf 1500 Milliarden Dollar. Und im Jahr 2009 wurde China zum ersten Mal, vor Deutschland, Exportweltmeister. Die chinesische Volkswirtschaft wuchs im selben Zeitraum jährlich um etwa 10%. Und der Anteil der Bevölkerung, der nach internationalen Definitionen unter Armut litt, verringerte sich von knapp 50 auf unter 20%. Auch wenn politische Reformen ausblieben, hatten Kapitalismus goldene Handschellen und die neoliberale Ideologie des Freihandels mehr Chinesen aus der Armut befreit als Jahrzehnte der Entwicklungshilfe und staatlicher Programme. Thomas Friedman prophezeite im Jahr 2005, dass China zu einer asiatischen Version Amerikas werden könne. Wenn sich China weiterhin in diese Richtung bewegt, dann wird die Welt nicht nur flacher, sondern wohlhabender. Sein Fazit? Zwei Amerikas sind besser als eins. Ein weiterer Faktor war technologische Innovation. Hierzu zählten Verbesserungen bei Transporttechnologien, besonders in der Schifffahrt und im Luftverkehr, die es einfacher machten, Güter über Kontinente hinweg zu bewegen und dadurch Länder wie China und Indien in globale Lieferketten zu integrieren. Noch entscheidender war die sogenannte Informationsrevolution, die Kommunikation nicht nur beschleunigte und Menschen in aller Welt miteinander vernetzte, sondern, ganz nebenbei, auch eine völlig neue Industrie entstehen ließ, die Billionen an Umsatz generierte und deren Unternehmen innerhalb weniger Jahre wertvoller wurden als die Öl- und Industriegiganten des 20. Jahrhunderts. Für westliche Politikeliten war dies eine Inspiration. Aus ihrer Sicht bestätigte die Informationsrevolution die eigene liberal-moderne Grundannahme, wonach größtmögliche individuelle Freiheit die Voraussetzung für Wachstum und Innovation war. Sie setzte einen Prozess der kreativen Zerstörung in Gang, der die westlichen Wirtschaftssysteme erneuern sollte. Und sie nährte die Hoffnung, dass wissenschaftlicher Fortschritt früher oder später zu gesellschaftlichem Fortschritt führen würde. Der britische Finanzjournalist Martin Wolf war überzeugt, moderne Computer- und Kommunikationstechnologien sperren die Menschen nicht ein, sondern befreien sie. Trotz der Kriege im Nahen Osten waren die Jahre, die der globalen Finanzkrise vorangingen, deshalb eine Periode von großem Optimismus. Ein neuerlicher Abschwung oder gar eine Depression waren unvorstellbar. Dem amerikanischen Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Lucas zufolge war das zentrale makroökonomische Problem der Depressionsverhinderung gelöst. Und der britische Finanzminister Gordon Brown verhieß gar ein Ende der ökonomischen Zyklen. No more boom and bust. Westliche Politikeliten waren sich einig, solange sich Regierungen darauf beschränkten, ökonomischen und technologischen Kräften freien Lauf zu lassen, würde aus den gewaltigen Veränderungen ein neues, besseres, globaleres Wirtschaftssystem entstehen, von dem alle profitierten. Umverteilung. Natürlich profitierten auch westliche Länder von diesen Veränderungen, aber der Wohlstand, der durch sie geschaffen wurde, war nicht so gleichmäßig verteilt, wie von ihren Befürwortern suggeriert. Durch den Freihandel entstand eine internationale Arbeitsteilung, in der die Herstellung von Gebrauchsgütern zunehmend in Niedriglohnländer wie China verlagert wurde. Für westliche Konsumenten war dies von Vorteil, denn Produkte wurden dadurch günstiger. Das amerikanische Nationale Institut für Wirtschaftsforschung schätzt, dass amerikanische Konsumenten in den ersten 5 Jahren nach Chinas WTO-Beitritt mehr als 340 Milliarden Dollar sparten. Doch den Preis dafür zahlten geringer Qualifizierte, die plötzlich mit Arbeitern am anderen Ende der Welt um Löhne und Sozialleistungen konkurrieren mussten. Einen ähnlichen Effekt hatte die Einführung neuer Technologien. Zunächst entstanden dadurch Millionen neuer Arbeitsplätze für Mittel- und Hochqualifizierte, von denen vor allem westliche Länder und besonders Amerika profitierten. Aber die Konsequenz war, dass geringer Qualifizierte, oftmals in denselben Ländern, durch Maschinen ersetzt wurden. In Amerika reduzierte sich die Zahl der Industriearbeiter im Laufe der 2000er Jahre nicht zuletzt deshalb von 17 auf 11 Millionen, ein Verlust von über einem Drittel. Auch wenn westliche Wirtschaften bis zur Finanzkrise im Jahr 2007 stetig wuchsen, gab es also nicht nur Gewinner. Dies drückte sich besonders in wachsender wirtschaftlicher Ungleichheit aus. In den meisten westlichen Industrieländern wurden die Armen zwar nicht unbedingt ärmer, aber mittlere Einkommen gingen leicht zurück, während niedrige Einkommen stagnierten und die Reichen deutlich hinzugewannen. In fast allen wichtigen Industrieländern kam es zu einem Anstieg des sogenannten Gini-Koeffizienten, der die Einkommensverteilung misst, und einer immer stärkeren Konzentration von Vermögen in den Händen einer immer kleineren Elite. Der Ökonom Thomas Piketty meint, dass es, außer in den Jahren vor der Französischen Revolution, keine historische Periode gegeben habe, in der die Ungleichheit größer gewesen wäre. Dies hatte auch geografische Konsequenzen. Während Regionen, in denen sich viele Hightech-Firmen angesiedelt hatten, boomten, fielen traditionelle Industriegebiete, etwa der mittlere Westen der Vereinigten Staaten, immer weiter zurück. Genau hier waren die negativen sozialen Folgen des wirtschaftlichen Wandels besonders spürbar. In der öffentlichen Debatte kamen diese Entwicklungen kaum zur Sprache. Selbst sozialdemokratische Politiker distanzierten sich von der Klassenkampfrhetorik ihrer Vorgänger, rauchten dicke Zigarren und gefielen sich als Genossen der Bosse. Peter Mandelson, ein enger Berater Tony Blairs, verkündete vor Unternehmern, er sei sehr entspannt, wenn es darum geht, dass Leute steinreich werden. Aus Thomas Friedmans Sicht handelte es sich um eine Übergangsphase, in der Arbeiter und geringer Qualifizierte in westlichen Industriestaaten neu ausgebildet werden müssten, um ihren Konkurrenten in China und anderswo einen Schritt voraus zu sein. Statt den Prozess der Globalisierung zu verlangsamen, so Friedman, müsse es darum gehen, den gesamtwirtschaftlichen Kuchen so schnell wie möglich zu vergrößern. Martin Wolf ging noch einen Schritt weiter. Für ihn war die Globalisierung nicht nur ein praktischer, sondern auch ein moralischer Imperativ. Seit Jahrhunderten habe der Westen in der Produktion von Gebrauchsgütern dominiert. Dass sich dies nun ändere, sei nur gerecht. Es wäre unmoralisch, wenn reiche Länder den Armen der Welt eine so große Chance auf Besserung nehmen würden, nur weil sie nicht in der Lage sind, die Verteilung der internen Kosten einer insgesamt höchst vorteilhaften Veränderung vernünftig und gerecht zu handhaben. Nur die egoistischsten Westler können sich über eine Transformation beklagen, die so vielen, so schnell, so viel geholfen hat. Doch außer Ausbildungsangeboten und Einkommenstransfers hatte Wolf den vermeintlich egoistischen Arbeitern wenig anzubieten. Genauso wie Friedman glaubte er, der Transformationsprozess sei unaufhaltbar und seine Verlierer täten gut daran, die Konsequenzen klaglos, wenn nicht sogar dankbar, zu akzeptieren. Finanzkollaps. Dass es so lange dauerte, bis die ökonomischen Ungleichgewichte offensichtlich wurden, lag vor allem an der gigantischen finanziellen Blase, die sich im Laufe der Dekade gebildet hatte. Die Ursachen für diese Blase sind vielfältig und nach wie vor umstritten. Zu den am häufigsten genannten Schuldigen gehören die Niedrigzinspolitik der amerikanischen Zentralbank nach den Anschlägen vom 11. September, ein weltweiter Überhang an Ersparnissen, der sich bei großen Banken in London und New York angehäuft hatte, und ein Finanzsektor, der, unbemerkt von Politikern und Aufsichtsbehörden, völlig außer Kontrolle geraten war. Die Konsequenz war, dass Schuldenmachen so einfach wurde wie nie zuvor und dass viele Haushalte in Amerika, Großbritannien und Teilen Kontinentaleuropas zum Teil hohe Kredite aufnahmen, die sie niemals zurückzahlen konnten. Selbst wer keinen Job und kein Vermögen hatte, bekam problemlos sechsstellige Hypotheken, um sich Häuser zu kaufen, die dann wiederum als Sicherheit für weitere Kredite dienten. Wie der amerikanische Politikwissenschaftler Michael Barkin bemerkte, die Ungleichheit wurde durch Kredite und steigende Immobilienwerte kaschiert. Solange die Leute ihre Häuser als Geldautomaten benutzen konnten, war alles in Ordnung. Mitte des Jahrzehnts galt es als offenes Geheimnis, dass die Hauspreise in Amerika unrealistisch hoch waren. Doch kaum jemand ahnte, dass das Platzen dieser Blase innerhalb weniger Wochen zum Einbruch des gesamten Finanzmarkts und zur schwersten Finanzkrise seit der großen Rezession in den 30er Jahren führen würde. Der Finanzsektor war so komplex geworden, dass alles miteinander zusammenzuhängen schien, und niemand mehr genau beurteilen konnte, bis zu welchem Grad andere Banken oder Geschäftspartner in die wertlosen Hypotheken investiert hatten. Das Platzen der Immobilienblase legte damit Schritt für Schritt die Dysfunktion des gesamten Sektors bloß. Das übermäßige Vertrauen in hochkomplexe mathematische Risikomodelle, die völlige Entkoppelung vom tatsächlichen Wirtschaftsgeschehen, die Korruption der Ratingagenturen und, nicht zuletzt, die ideologisch und politisch so gewollte Abwesenheit jeglicher Kontrolle. Die Konsequenzen waren dramatisch. In den Jahren 2007 und 2008 kam das wirtschaftliche Geschehen zeitweise zum Stillstand. Die globale Wirtschaftsleistung brach um 2000 Milliarden Dollar ein und in zahlreichen westlichen Ländern verdoppelte sich die Arbeitslosenquote. Es dauerte fast 4 Jahre, bis sich die amerikanische Wirtschaft vom Schock der Finanzkrise erholt hatte, und es waren abermals die Mittel- und Geringverdiener, die durch Enteignungen, Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Unsicherheit den höchsten Preis bezahlten. Mehr noch als die Gier der Banker oder die Inkompetenz der Aufsichtsbehörden dokumentierte die globale Finanzkrise das Versagen westlicher Politikeliten. Ihr Offenbarungseid war die Bankenrettung, bei der westliche Regierungen das Finanzsystem durch Steuergelder und staatliche Garantien vor dem Untergang bewahrten. Dies war unvermeidbar, denn Banken sind Kreislaufsysteme einer Volkswirtschaft und ein Zusammenbruch hätte den Schaden für Wachstum und Arbeitsplätze wahrscheinlich noch größer werden lassen. Doch die Tatsache, dass der vermeintlich wettbewerbsorientierteste Teil der Volkswirtschaft, indem angeblich nur Leistung zählte, mit riesigen Subventionen vor den Konsequenzen seiner eigenen Entscheidungen gerettet werden musste, war, nicht zuletzt, eine intellektuelle Bankrotterklärung. Klar wurde dabei, das System, das Banker als Helden feierte und den Markt als ultimative Instanz für alle Entscheidungen begriff, war krachend gescheitert. Selbst Josef Ackermann, der umstrittene Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, erklärte damals, dass er nicht mehr an die Selbstheilungskräfte des Marktes glaube. Kontrollverlust. Man möchte meinen, dass die logische Antwort auf diese Krise ein Ruck nach links sein würde. Doch zur Überraschung westlicher Politikeliten stand die stärkste und lauteste neue Kraft im amerikanischen politischen Spektrum nicht am linken, sondern am rechten Ende des politischen Spektrums. Die sogenannte Tea Party, die besonders in den Jahren 2009 und 2010 viel Zuspruch gewann, artikulierte ökonomische, aber ebenso politische und kulturelle Ängste. Ihre Anhänger waren nicht nur gegen Freihandel, sondern auch gegen Einwanderung. Und sie gaben die Schuld an der Krise nicht nur Bankern, sondern den liberalen Eliten. Einfach ausgedrückt, ihr Zorn richtete sich nicht nur gegen bestimmte ökonomische Aspekte von Globalisierung und liberaler Moderne, sondern gegen das gesamte Paket. Auch wenn sie im darauf folgenden Jahrzehnt zunächst an Einfluss verlor, war die Tea Party ein erster Hinweis auf die Art von Backlash, die der liberalen Moderne innerhalb westlicher Gesellschaften bevorstand. Die Bewegung entstand im Februar 2009 nach einer Wutrede des Fernsehkorrespondenten Rick Santelli, der in Anlehnung an Steuerproteste amerikanischer Händler im 18. Jahrhundert eine neue Tea Party gefordert hatte. Die ersten Demonstrationen, die noch im selben Monat stattfanden, richteten sich gegen staatliche Finanzhilfen für Hauseigentümer. Später konzentrierte sich die Tea Party auf den Krankenversicherungsplan der Obama-Regierung, der, genauso wie die Bankenrettung, als Teil einer sozialistischen Machtübernahme dargestellt wurde. Auf ihrem Höhepunkt hatte die Bewegung über 500.000 aktive Unterstützer. Dies waren vor allem Republikaner weißer Hautfarbe, überwiegend männlich und mittleren Alters, die in der Regel nicht arm oder arbeitslos waren, aber meist der unteren Mittelklasse angehörten und überdurchschnittlich häufig aus Regionen kamen, die besonders stark vom Strukturwandel der 1990er und 2000er Jahre betroffen waren. Vor den Kongresswahlen im Jahr 2010 war ihr politischer Einfluss so groß, dass ein Dutzend republikanische Abgeordnete, die als zu lasch galten, ihre Ämter verloren und durch radikalere Kandidaten ersetzt worden. Von den 233 Republikanern, die im November 2010 gewählt wurden, waren 60, mehr als ein Viertel, aktive Unterstützer der Tea Party. Historisch gesehen war dies nichts Neues. In der amerikanischen Geschichte gab es immer wieder rechtsextreme und rechtspopulistische Bewegungen, die besonders während Perioden ökonomischer Unsicherheit und rapiden gesellschaftlichen Wandels viel Unterstützung bekamen. Prominentestes Beispiel ist der Ku Klux Klan, der in drei solchen Perioden, unmittelbar nach dem Bürgerkrieg, zur Zeit der großen Rezession und während der Bürgerrechtsära in den 60ern, speziell bei Weißen im Süden des Landes populär war. Genauso wie ihre Vorgänger hetzte die Tea Party gegen Eliten und Neuankömmlinge, und genauso wie in vergangenen Perioden spielten dabei Verschwörungstheorien eine wichtige Rolle. Die perfideste davon war, dass Obama kein echter, das heißt in Amerika geborener Amerikaner sei und deshalb nach der amerikanischen Verfassung gar nicht Präsident sein dürfe. Diese Behauptung, die auf geschickte Weise politische und kulturelle Ressentiments miteinander verband, wurde laut einer Umfrage von 45%, also fast der Hälfte aller Tea Party-Anhänger, geglaubt. Zu ihren enthusiastischsten Promotern gehörte Donald Trump. Der ideologische Deutungsrahmen war für Anhänger der Tea Party von Anfang an viel weiter gesteckt als nur die Finanzkrise. Ihre Empörung galt nicht nur gierigen Bankern, sondern der staatlichen Rettungsaktion und, mit ihr, jedem Versuch, die Konsequenzen individuellen Fehlverhaltens über staatliche Interventionen abzufangen. Warum sollte die Allgemeinheit für die falschen Entscheidungen von Einzelnen bezahlen? Mit ihrer Betonung auf Eigenverantwortung artikulierte die Tea Party die Frustration derjenigen Amerikaner, die zwar selbst nicht sonderlich vermögend waren, aber meist etwas besser dastanden als diejenigen, die auf staatliche Hilfe angewiesen waren. Wer während der Boomjahre eine Hypothek aufgenommen hatte und diese später nicht abzahlen konnte, war ihrer Meinung nach selbst schuld. Rick Santelli brachte es auf den Punkt: Keine Hilfe für Loser. Zu ökonomischen Ängsten gesellten sich häufig kulturelle Ressentiments. Seit den 90er Jahren hatte der Anteil der Amerikaner europäischer Abstammung, also Weißer, stetig abgenommen, während die Anzahl der Einwanderer, meist aus Lateinamerika, rapide zunahm. Die Volkszählung im Jahre 2010 ergab, dass bereits knapp die Hälfte aller Amerikaner unter 18 Jahren zu sogenannten ethnischen Minderheiten gehörten und dass Weiße in wenigen Jahrzehnten zur Minderheit im eigenen Land würden. Hinzu kam mit Obama ein afroamerikanischer Präsident, der ständig von Diversität sprach und von dem man fürchtete, er wolle seine elitären Vorstellungen, zum Beispiel beim Thema Waffenbesitz oder Homo-Ehe, dem Rest der Gesellschaft aufzwingen. Es war deshalb kein Zufall, dass Tea Party-Anhänger staatliche Programme, die von liberalen Eliten propagiert wurden und vor allem Einwanderern oder Angehörigen von Minderheiten zugute kamen, so vehement ablehnten. Wie der amerikanische Historiker Ronald Formiceno erklärt, waren die ökonomischen und kulturellen Ängste der Tea Party-Anhänger Ausdruck desselben, scheinbar allgegenwärtigen Ohnmachtsgefühls einer weißen Mittelklasse, die glaubte, in dem von liberalen Eliten propagierten, bunteren, globalisierten Amerika keinen Platz mehr zu haben. Millionen von weißen Amerikanern haben das Gefühl, dass sich das moralische Gefüge unserer Gemeinschaft von der Nachbarschaft bis zur Nation auflöst. Sie haben Angst davor, dass sie die Kontrolle über ihr Leben verlieren. Und dass riesige, unpersönliche Kräfte, einige von globalem Charakter, zu viel Einfluss darauf haben, wie sie leben. Eine Dekade, die mit grenzenlosem Optimismus begonnen hatte, endete also mit tiefer Verunsicherung. Die Anschläge vom 11. September zeigten, dass der Westen verwundbar war. Die Kriege im Nahen Osten belegten die Grenzen seiner militärischen Macht. Und der Zusammenbruch der Finanzmärkte offenbarte die Widersprüche seines Wirtschaftsmodells. Wie der Aufstieg der Tea Party deutlich machte, stieß die Durchsetzung liberal-moderner Ideen nicht nur im Ausland, sondern auch in den eigenen Gesellschaften auf Widerstand, und zwar oftmals von denjenigen, die sich trotz aller optimistischen Rhetorik zu ihren Verlierern zählten. Die Weißen, oftmals islamophoben Amerikaner, die gegen Obama wetterten, hatten deshalb mehr mit den islamistischen irakischen Sunniten gemein, als allgemein vermutet. Teil 3. Ernüchterung 2011 bis 2015. Kapitel 10. Arabischer Frühling. Die 2010er Jahre fingen viel optimistischer an, als die vorherige Dekade geendet hatte. Das wichtigste weltpolitische Ereignis gleich zu Beginn des Jahrzehnts war der sogenannte Arabische Frühling, der in Tunesien mit landesweiten Protesten und dem Sturz des langjährigen Präsidenten Ben Ali im Januar 2011 begann. In fast allen Ländern der Region kam es in den darauf folgenden Wochen zu Demonstrationen, die Freiheit und Menschenwürde, ein Ende von Korruption und Repression sowie den Rücktritt der jeweiligen Machthaber forderten. Doch was wie eine demokratische Welle aussah, endete, nicht zuletzt wegen der zögerlichen Haltung des Westens, bereits wenige Jahre später in Chaos, Krieg und einem autoritären Revival. Die strukturellen Ursachen für den arabischen Frühling waren dieselben, die bereits die UNDP-Berichte zum Stand der Entwicklung in der arabischen Welt in den frühen 2000er Jahren aufgezählt hatten. Ein Mangel an wirtschaftlichen und ökonomischen Perspektiven, gepaart mit korrupten, repressiven Regimen, die ihrer Bevölkerung weder Sicherheit noch eine Zukunft boten. Die damals identifizierten Trends hatten sich eher noch verschärft. Das Bevölkerungswachstum hatte weiter zugenommen, so dass zu Beginn der neuen Dekade bereits 2/3 der arabischen Bevölkerung jünger als 25 Jahre alt waren. Die Arbeitslosigkeit betrug, je nach Land, zwischen 20% und 40% und betraf die Jungen und Gebildeten am stärksten. Hinzu kam ein dramatischer Anstieg der Lebensmittelpreise ab 2007, der dazu führte, dass Haushalte zwischen 1/3, Libanon, und 2/3, Marokko, ihres Monatseinkommens für die eigene Ernährung ausgeben mussten. Die autokratischen Regierungen in der Region hatten hierauf keine Antwort. Im Jahrzehnt zuvor hatten viele eine Politik der neoliberalen Liberalisierung betrieben, wobei Sozialausgaben gesenkt und staatliche Betriebe privatisiert worden waren. In Ägypten und Syrien führte dies zu wirtschaftlichem Wachstum, das aber bei weitem nicht ausreichte, um die eskalierenden sozioökonomischen Probleme einzufangen. Mehr noch, der Abbau sozialer Leistungen und, vor allem, die Art und Weise, wie Staatsbetriebe privatisiert wurden, im Wesentlichen durch Verkauf an die Familien und Freunde der Machthaber, verschärften den Hass auf die korrupten Herrscher. Gegen Ende des Jahrzehnts war von vielen arabischen Regierungen nur noch ihr repressiver Apparat übrig. Dass sich der Unmut so plötzlich entlud und dass er innerhalb weniger Wochen in praktisch allen arabischen Staaten zu Protesten führte, hatte allerdings auch etwas mit der Macht und den Möglichkeiten globaler Kommunikation zu tun. Wenngleich weniger als 20% der Bevölkerung über einen eigenen Zugang zum Internet verfügten, konnten mehr Araber denn je lesen und schreiben. Eine Mehrheit nutzte die sozialen Medien, meist Facebook. 80% besaßen Handys und fast alle bezogen ihre Nachrichten über Satellitenkanäle, insbesondere Al Jazeera. Im Gegensatz zu früheren Perioden konnten arabische Regierungen nicht mehr verhindern, dass ihre Bevölkerungen Zugang zu regierungskritischen Informationen hatten, während Regierungskritikern viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung standen, miteinander zu kommunizieren und sich zu organisieren. Über das Internet und Al Jazeera verbreiteten sich Neuigkeiten über Proteste oder staatliche Übergriffe innerhalb kurzer Zeit in der gesamten Region. Dass die Demonstranten im bahrainischen Manama dieselben Slogans riefen, die wenige Tage zuvor noch in Kairo und Tunis gerufen wurden, wäre ohne soziale Medien und Satellitenfernsehen unvorstellbar gewesen. Facebook und Al Jazeera waren, so gesehen, nicht die Ursache für den arabischen Frühling, aber sie schufen eine gesamtarabische Öffentlichkeit, die es möglich machte, den autoritären Status quo in allen Teilen der Region herauszufordern. Die erste Reaktion westlicher Politikeliten war ein naiver, fast blinder Enthusiasmus. Aus westlicher Sicht verhieß der arabische Frühling nicht nur ein Ende des dschihadistischen Terrorismus, sondern ein Revival des liberalen Optimismus und damit der Hoffnung, dass sich die ganze Welt früher oder später dem Projekt der liberalen Moderne anschließen würde. Wie man auf ihn reagieren sollte, war jedoch weniger klar. Hin und her gerissen zwischen Begeisterung und der Angst davor, in neue Konflikte hineingezogen zu werden, formulierten westliche Regierungen eine Reihe von mutlosen und widersprüchlichen Strategien, die dem westlichen Führungsanspruch nicht gerecht wurden, zu Chaos und Instabilität beitrugen und den Gegnern der liberalen Moderne Auftrieb verschafften. Statt aus Fehlern zu lernen, wie es der Historiker Heinrich August Winkler forderte, verfiel der Westen in eine Art Schockstarre. Liberaler Optimismus 2.0. Der prägende Moment des arabischen Frühlings waren die Demonstrationen auf dem Kairoer Tahrirplatz, die am 25. Januar 2011 begannen. Ihre Initiatoren waren linke und liberale Jugendliche, denen sich später traditionelle Oppositionsgruppen, allen voran die sogenannte Muslimbruderschaft, anschlossen. Das Ergebnis war ein größtenteils friedlicher Volksaufstand, der völlig unterschiedliche Gruppen im Kampf gegen Repression und für ein neues, freieres Ägypten zusammenbrachte und zum Rücktritt des Präsidenten Hosni Mubarak führte. Der Erfolg der Proteste sandte ein Signal an die gesamte Region. Wenn es ein paar tausend Jugendlichen gelingen konnte, den Diktator des wichtigsten und bevölkerungsreichsten arabischen Staates zu stürzen, dann gab es die Möglichkeit zur demokratischen Transformation überall. Die Ägypter haben jetzt die Chance, eine freie und gerechte Gesellschaft zu schaffen, so die New York Times. Ihr Beispiel inspiriert uns alle. Kaum waren die Demonstrationen in Kairo vorüber, war bereits von einem Domino-Effekt oder einer neuen demokratischen Welle die Rede. Beobachter verglichen die Ereignisse mit der Märzrevolution im Jahr 1848, dem Prager Frühling des Jahres 1968 oder den friedlichen Revolutionen in Osteuropa im Jahr 1989. Kaum jemand bezweifelte, dass dies ein historischer Moment war und dass die Ereignisse in Tunis und Kairo zur Demokratisierung der gesamten Region führen würden. Dabei machte es keinen Unterschied, auf welcher Seite des Atlantiks man sich befand. Der Islamwissenschaftler Daniel Gerlach erkannte bei deutschen Politikern sehr starke Sympathien, die darauf beruhten, dass alle Völker der Welt irgendwie zur Demokratie und zum westlichen republikanischen System hinstreben und dass es, trotz aller Schwierigkeiten, in der arabischen Welt eine junge, aufgeklärte, moderne Bevölkerung gibt. Der Soziologe Bernard Rougier beobachtete eine ähnliche Stimmung in Frankreich. Wer Zweifel äußerte, musste sich vorwerfen lassen, ein Rassist oder Orientalist zu sein. Fast alle waren betrunken von der Idee, dass die arabischen Staaten jetzt zu Demokratien würden. Und auch in Amerika gab es kaum Skepsis oder Widerspruch. Francis Fukuyama ging, wie üblich, noch einen Schritt weiter. In einem Gastbeitrag für das Wall Street Journal fragte er, kommt China als nächstes? Doch die Vorstellung einer neuen demokratischen Welle beruhte auf zwei falschen Annahmen. Die erste war die Idee, dass die Revolutionen von einer neuen, westlich orientierten Generation angeführt wurden. In den Augen westlicher Beobachter schien es, als sei in den tief gespaltenen, politisch antagonistischen Gesellschaften des Nahen Ostens plötzlich und wie aus dem Nichts eine junge, liberale Mittelklasse entstanden, die die sozialen Medien nutzte, fließend Englisch sprach, mit Religion nichts am Hut hatte und dieselben Ziele und Ambitionen verfolgte wie ihre Altersgenossen in New York oder Paris. Die Revolutionen von Tunesien über Ägypten bis Libyen zeigen, dass die arabische Welt viel moderner ist, als wir glauben, schrieb etwa der französische Historiker Emmanuel Todd. Die muslimischen Länder sind voll von jungen, leistungsbereiten Menschen. Sie kämpfen für westliche Werte, Fortschritt und Selbstbestimmung. Der Grund für diese Wahrnehmung war die Berichterstattung von Al Jazeera und westlichen Fernsehsendern, die sich auf den Tahrir-Platz konzentrierte, wo zumindest in den ersten Tagen linke und liberal orientierte Gruppen die Proteste dominierten. Ihr prominentester Repräsentant war Wael Ghonim, ein damals 29-jähriger Informatiker, der für Google in Dubai arbeitete und eine Facebook-Kampagne gegen Polizeigewalt gestartet hatte. Mitte Januar 2011 kehrte er in seine ägyptische Heimat zurück, doch bereits 2 Tage nach Beginn der Demonstrationen wurde er von der Polizei festgenommen. Seine Inhaftierung machte ihn zum weltweiten Symbol der neuen arabischen Millennials und ihrer New Age-Revolution. Sogar Präsident Obama hatte von ihm gehört. In einer internen Besprechung sagte er: "Ich möchte, dass die Kids auf der Straße gewinnen und der Google-Typ Präsident wird." In Wahrheit jedoch waren die Millennials nur ein kleiner Teil der Revolution. Wie der amerikanische Nahostforscher Mark Lynch erklärt, hatten junge, liberale Ägypter die Proteste zwar initiiert, doch ihre Bewegung wurde erst dann zur Revolution, als sie breite Unterstützung aus traditionelleren sozialen Schichten gewann. Diese Unterstützung kam wenige Tage nach Beginn der Proteste, als sich die älteste und stärkste islamistische Organisation in Ägypten, die Muslimbruderschaft, mit den Millennials verbündete. Die Muslimbrüder überließen den Millennials weiterhin das Scheinwerferlicht, spielten aber eine wichtige Rolle, als es darum ging, den Tahrir-Platz gegen die Angriffe von Mubarak-Anhängern zu verteidigen. John Saws, der damalige Chef des britischen Auslandsnachrichtendienstes MI6, erinnert sich: "Eigentlich stand die Muslimbruderschaft am Anfang im Hintergrund, aber es gab entscheidende Momente während der Proteste, als sie ihre Kräfte und Anhänger sammelte. Sie war ganz besonders aktiv bei den Zusammenstößen auf dem Tahrir-Platz in der letzten Januarwoche. Sie hatte deutlich mehr Disziplin als die liberalen Studenten und die Demonstranten der Mittelschicht und gab ihnen die Stärke, die notwendig war, um sich durchzusetzen." Die Stärke der Islamisten zeigte sich wenig später auch an den Wahlurnen. Bei den Parlamentswahlen im November 2011 wurden die Muslimbrüder mit fast 40% der Stimmen zur stärksten politischen Kraft. Und im darauffolgenden Sommer gewannen sie mit knapper Mehrheit auch die Präsidentschaftswahl. Vom Traum der liberalen Revolution war bereits zu diesem Zeitpunkt nur noch wenig übrig. Der zweite Irrtum westlicher Eliten war die Annahme, dass sich das Problem des dschihadistischen Terrorismus erledigt hatte. Einer der prominentesten Fürsprecher dieser These war der französische Nahostexperte Jean-Pierre Filliu, der in zahllosen Artikeln und Interviews behauptete, die Angst vor der islamistischen Bedrohung sei lediglich eine Fantasie der autoritären Herrscher gewesen. Die Revolutionen in Tunesien und Ägypten hätten den Beweis dafür geliefert, dass es keiner Gewalt bedürfe, um sich aus der Unterdrückung zu befreien und Diktatoren aus ihren Ämtern zu jagen. Den Dschihadisten bleibt keine Rückfalloption, so Filliu. Die Millionen arabischer Demonstranten trotzen den herrschenden Cliquen und Sicherheitskräften nicht, um die Errichtung eines Kalifats oder eines islamischen Emirats zu fordern, sondern um freie und faire Wahlen, eine anständige Verwaltung sowie transparente und repräsentative Institutionen zu bekommen. Selbst Terrorismusexperten schlossen sich dieser Interpretation an. Paul Cruickshank, der Herausgeber der amerikanischen Fachzeitschrift The Sentinel, sagte voraus, dass der arabische Frühling zu einem Rückgang des dschihadistischen Terrorismus führen werde. Fawaz Gerges, ein Nahostexperte an der London School of Economics, glaubte sogar, dass nur ein Wunder den Dschihadismus vor dem Niedergang retten könne. Die Logik, die hinter solchen Aussagen steckte, war stets dieselbe. Je moderner und demokratischer die arabischen Staaten würden, desto weniger Gründe würde es geben, sich Gruppen wie Al-Qaida anzuschließen. Es kam jedoch anders. Die Dschihadisten spielten in den Protestbewegungen zwar keine Rolle, aber sie begriffen schnell, welche Chancen die Entwicklung bot. Anwar al-Awlaki, ein jemenitischer Prediger und Mitglied von Al-Qaida, schrieb bereits im Frühling 2011, dass es unwichtig sei, ob die neuen Regierungen demokratisch oder islamisch seien. Wie auch immer das Ergebnis ausfällt, unsere Brüder werden nach Jahren endlich wieder eine Möglichkeit haben, durchzuatmen. Und tatsächlich, innerhalb weniger Monate kamen Tausende von Dschihadisten aus den Gefängnissen frei. Der Verfolgungsdruck durch Polizei und Geheimdienste ließ nach, und zum ersten Mal in Jahrzehnten konnten sich islamistische, salafistische und dschihadistische Gruppen wieder offen organisieren. Als der arabische Frühling zum Winter wurde, die demokratischen Transformationen scheiterten und längst überwunden geglaubte Antagonismen zurückkehrten, war die Dschihad-Bewegung stärker denn je. Gewollte Impotenz. Die Begeisterung westlicher Politikeliten für den arabischen Frühling hatte viel mit der Widersprüchlichkeit westlicher Politik zu tun. Europäische Regierungen hatten sich über Jahrzehnte hinweg in unzähligen Entschlüssen und Sonntagsreden zur Stärkung der Demokratie im Nahen Osten verpflichtet, aber in der Praxis wenig dafür getan. Verglichen mit den Islamisten waren die autoritären Herrscher stets das kleinere Übel, und wenn arabische Staaten ihre Reformauflagen verletzten, drückten europäische Regierungen meist beide Augen zu. Ähnliches galt für Amerika. In einer vielbeachteten Rede im Juni 2009 hatte sich Präsident Obama zur Verbreitung der Demokratie im Nahen Osten verpflichtet. Er erklärte, dass Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und repräsentative Regierungen nicht amerikanische Ideen seien, sondern universelle Rechte, die wir überall unterstützen. Doch in Wirklichkeit kooperierte Amerika weiterhin mit denselben Machthabern, die diese Rechte unterdrückten. Kurzum, nirgendwo war der Widerspruch zwischen liberaler Rhetorik und realpolitischer Praxis eklatanter als im Nahen Osten. Und westliche Politiker und Experten, denen dies bewusst war, zeigten sich froh und erleichtert, dass der arabische Frühling ihn aufzulösen versprach. Dem entgegen stand jedoch ein zweiter Antrieb, der für den weiteren Verlauf des arabischen Frühlings mindestens genauso wichtig war. Als die Proteste begannen, befand sich der Westen in einem Zustand politischer und psychologischer Erschöpfung. Die Interventionen in Afghanistan und im Irak hatten nicht nur keine Demokratie oder Stabilität gebracht, sondern Bürgerkriege ausgelöst, astronomische Kosten verursacht und die Gräben zwischen dem Westen und der muslimischen Welt vertieft. Darüber hinaus sorgten sie für eine Sinnkrise. Selbst im Westen hörte man häufig, dass jegliche Form von Intervention zum Scheitern verurteilt sei, dass sich der Westen aus der Region heraushalten solle und dass es genügend andere Probleme gebe, die mehr Aufmerksamkeit verdienten als der Nahe Osten. Obama war sich dieser Stimmung bewusst und versprach, die scheinbar endlosen Kriege im Nahen Osten zu beenden. Auf dem Höhepunkt des arabischen Frühlings im Juni 2011 machte er klar, dass seine Priorität der Staatsaufbau hier zu Hause war. Die Idee des Publizisten Michael Lüders, Amerika habe den arabischen Frühling als Vorwand benutzt, um weitere Kriege im Nahen Osten anzuzetteln, ist deshalb absurd. Wenn auch mit katastrophalen Folgen, beabsichtigte Amerika genau das Gegenteil: den demokratischen Wandel zu fördern, ohne sich weiter im Nahen Osten zu verstricken. Das Ergebnis war eine mutlose, oft widersprüchliche Politik, die der arabisch-amerikanische Publizist Hussein Ibish als gewollte Impotenz beschreibt. Ihr Hauptantrieb war die Sorge, dass aus der westlichen Einmischung eine Dynamik entstehen könnte, die irgendwann nicht mehr überschaubar oder begrenzbar wäre und mit einem weiteren vermeintlich endlosen Konflikt enden würde. Hierzu passte auch die Überzeugung, dass der arabische Frühling nur deswegen so erfolgreich gewesen sei, weil er nicht, wie im Falle des Irak, von außen initiiert worden war und dass jede Form von Intervention den demokratischen Kräften schaden würde. Beide Erkenntnisse deuteten in dieselbe Richtung, nämlich keinerlei Risiken einzugehen und die eigene Rolle so klein wie möglich zu halten. Bereits im Mai, also gerade mal 3 Monate nach dem Sturz Mubaraks, verabschiedete sich Amerika von der Idee einer einheitlichen Strategie. In einer Rede im amerikanischen Außenministerium lobte Obama den Mut der Demonstranten und erklärte erneut, dass er die Durchsetzung von Freiheits- und Menschenrechten unterstützen wolle. Gleichzeitig aber betonte er, dass Amerika den Entwicklungen mit Bescheidenheit begegnen und den Menschen im Nahen Osten erlauben sollte, ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Es gebe keine umfassende Doktrin, mit der Amerika auf die Protestbewegungen im Nahen Osten reagieren wolle. Jedes Land sei anders und die amerikanische Position werde von Fall zu Fall entschieden. Für den Nahostexperten Emil Hokayem vom Londoner Internationalen Institut für Strategische Studien, IISS, ist klar, die Amerikaner rangen mit der Situation. Ihr Herz war auf der Seite der Demonstranten, aber politisch wussten sie nicht, wie sie damit umgehen sollten. Und strategisch hatten sie Angst vor der ganzen Sache. Und ich denke, das hat eine sehr disorganisierte, ambivalente Reaktion hervorgerufen. Mit Ausnahme des Konflikts in Libyen, hierzu werden wir mehr in Kapitel 11 hören, schloss sich Europa dieser zaghaften, meist reaktiven Politik an. Am deutlichsten ließ sich dies am Beispiel Ägyptens erkennen. Als es danach aussah, dass die Millennials an die Macht kämen, gab es breite Unterstützung für liberale Reformen und die Hoffnung auf eine demokratische Transformation. Sobald jedoch klar wurde, dass die stärkste politische Kraft nicht die Millennials waren, sondern die Islamisten, änderte sich der Kurs. Innerhalb kurzer Zeit galt die Muslimbruderschaft als islamische neue Mitte. Und in Berlin rollte die deutsche Bundesregierung ihrem hochdogmatischen Präsidenten Mohammed Mursi den roten Teppich aus. Als auch Mursi in Schwierigkeiten geriet, änderte sich die westliche Position abermals. Im Sommer 2013 unterstützten Amerika und Europa den Putsch des Armeechefs Abdel Fattah al-Sisi, der ein autoritäres Regime etablierte, das Mubaraks Diktatur nicht nur ähnelte, sondern sie an Brutalität sogar übertraf. Innerhalb von weniger als 3 Jahren hatte sich der Westen also hinter alle politisch relevanten Kräfte in Ägypten gestellt und das nur, um letztlich wieder dort zu landen, wo die politische Reise begonnen hatte, bei einer autoritären Diktatur. Die einzig konsequente Politik, die mit dem arabischen Frühling an Fahrt gewann, war die sogenannte Internet Freedom Agenda. Bereits im Januar 2010 hatte die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton angekündigt, dass sich die amerikanische Regierung viel stärker für die Freiheit und Verbreitung des Internets einsetzen werde. Die Idee hierfür entstand während der sogenannten Grünen Revolution im Sommer 2009, als ein Mitarbeiter Clintons bemerkte, dass sich junge Iraner per Twitter zu Demonstrationen verabredeten. Der Eindruck, dass das Internet, besonders die sozialen Medien bei demokratischen Revolutionen eine Schlüsselrolle spielte, bestätigte sich mit dem arabischen Frühling. In den folgenden Jahren unterstützte die amerikanische Regierung deshalb eine Vielzahl von Initiativen und Programmen, die oppositionellen Aktivisten die Nutzung des Internets ermöglichten und ihnen die neuesten Technologien zur Verfügung stellten. Die Internet Freedom Agenda passte gut zum amerikanischen Techno-Optimismus, der im Internet ein Instrument der politischen Befreiung und Demokratisierung sah. Verglichen mit militärischen Interventionen verursachte sie außerdem relativ wenig Kosten und keine innenpolitische Kontroverse. Am wichtigsten jedoch, sie barg kein Risiko, dass sich Amerika in weitere Kriege verstrickte. Tweete dich zur Freiheit wurde so zum Credo der Obama-Regierung und zum Ersatz für die weltpolitische Führungsrolle, aus der sich Amerika aus Angst vor neuen, scheinbar endlosen Kriegen zurückgezogen hatte. Konterrevolution. 5 Jahre nach dem Beginn des arabischen Frühlings waren, mit Ausnahme Tunesiens, alle Protestbewegungen und demokratischen Transformationen gescheitert. In den meisten Ländern brachen alte Antagonismen auf, die wiederum zu Polarisierung, Konflikten und Kriegen führten. Schuld daran waren nicht die Proteste oder die Forderung nach Freiheit und Demokratie, sondern die Tatsache, dass autoritäre Herrscher diese Konflikte jahrelang unter den Teppich gekehrt oder aus machtpolitischen Gründen gefördert hatten. Der Fehler des Westens und speziell Amerikas lag nicht in der Begeisterung für die demokratischen Protestbewegungen, sondern in dem naiven Glauben daran, dass die Antagonismen und Konfliktlinien, die den Nahen Osten seit Jahrzehnten kennzeichneten, mit dem arabischen Frühling plötzlich verschwunden seien und dass sich dysfunktionale Gesellschaften ohne aktive Unterstützung in friedliche, stabile und demokratische Staaten verwandeln würden. Man überließ den Nahen Osten sich selbst, schuf ein Vakuum und ärgerte sich anschließend darüber, dass die einzigen Kräfte, die von der historischen Situation profitierten, nicht Liberale, sondern die Feinde der liberalen Moderne waren, Islamisten und Autokraten. Nicht alle Konflikte endeten so brutal wie in Libyen und Syrien, wo der Mangel an westlicher Führung und westlichem Engagement katastrophale Folgen hatte. Doch nahezu überall kam es infolge der Protestbewegungen zu Instabilität, Unsicherheit und, in einigen Fällen, Chaos. Größter Profiteur war zunächst die Muslimbruderschaft, die überall im Nahen Osten Parteien, politische Netzwerke und gemeinnützige Organisationen aufgebaut hatte und breite Unterstützung genoss. So lautete auch die Einschätzung des damaligen BND-Präsidenten Gerhard Schindler. Als wir schauten, wer denn die Akteure in diesen ganzen Bereichen sind, tauchten immer wieder die Muslimbrüder auf, in Tunesien, in Ägypten, im ganzen Nahen und Mittleren Osten. Man konnte feststellen, wie geschickt die das machten, wie schnell die gleich die Positionen besetzten, in den Medien, in den Verwaltungsapparaten, bei den Gerichten und so weiter. Zum damaligen Zeitpunkt machten wir uns Sorgen, dass das Ganze in Richtung einer großflächigen Islamisierung läuft. Noch gefährlicher war jedoch der Aufstieg salafistischer und dschihadistischer Gruppen, die Demokratie explizit ablehnten, religiöse Intoleranz predigten und, im Falle der Dschihadisten, den Einsatz von Gewalt legitimierten. Wie bereits erwähnt, konnten sich Salafisten und Dschihadisten nach dem arabischen Frühling in vielen arabischen Staaten zum ersten Mal öffentlich organisieren, ihre Botschaft verbreiten und um Mitglieder werben. Hieraus entstand ein Ökosystem zahlreicher Organisationen, das die religiösen und konfessionellen Konfliktlinien vertiefte und terroristische Anschläge verübte, nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Europa. Als die Islamisten und Dschihadisten immer stärker wurden, witterten die Autokraten eine neue Chance. Mit Unterstützung von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten kam es zu einem Revival von Monarchen und autoritären Herrschern, die Stabilität als Alternative zu Chaos und Gottesherrschaft versprachen. Ihr Narrativ fiel auf fruchtbaren Boden, und nicht nur in Ägypten, sondern nahezu überall in der Region nahm das Ausmaß staatlicher Repression zu. Ein Herrschertypus, der vor dem arabischen Frühling noch als Problem erachtet wurde, galt bereits wenige Jahre später wieder als Lösung. Und auch außerhalb der Region konnten sich Autokraten durch den arabischen Frühling profilieren. Wladimir Putin unterstützte den syrischen Diktator Bashar al-Assad mit einer Militärintervention. Seiner Meinung nach war nicht Assad an dem seit 4 Jahren währenden Bürgerkrieg schuld, sondern die westliche Demokratieförderung. Er präsentierte seine Intervention als Antiterrorismusoperation, die der Wiederherstellung von Recht und Ordnung dienen sollte. Wenngleich der Konflikt damit nicht endete, stabilisierte Russlands Eingreifen die Position von Assad und Russland wurde zum ersten Mal seit Ende des Kalten Krieges wieder zum Machtfaktor im Nahen Osten, womit wir uns übrigens ausführlicher in Kapitel 12 beschäftigen werden. Und das Internet? Wie sich herausstellte, verstanden die Gegner der liberalen Moderne die Bedeutung des Internets genauso gut wie der Westen. Am deutlichsten wurde dies im Fall des IS. Während der Jahre 2014 und 2015 war die dschihadistische Miliz auf praktisch jeder westlichen Internetplattform präsent. So konnte sie Zehntausende von sogenannten Auslandskämpfern mobilisieren, die sich auf den Weg ins vermeintliche Kalifat machten. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht veröffentlichten IS-Anhänger geschätzt 200.000 Propagandabotschaften am Tag, womit sie die Hypothese widerlegten, das Internet habe zwangsläufig eine demokratiestiftende Wirkung. Auch die Autokraten begannen, das Internet für ihre Zwecke zu nutzen. Spätestens seit der Grünen Revolution, so der Autor Evgeny Morozov, begriffen die Herrscher in Teheran, Moskau und Peking das Internet als Instrument westlicher Macht. Was amerikanische Politikeliten als Demokratieförderung präsentierten, war in ihren Augen eine Form der hybriden Kriegsführung, mit der Amerika seine geopolitischen Gegner zu destabilisieren versuchte. Unmittelbare Konsequenzen waren deshalb nicht nur neue Maßnahmen der Zensur, Abschottung und Überwachung, sondern auch die Entwicklung offensiver Strategien, um die öffentliche Meinung in westlichen Ländern zu beeinflussen und ihre Spaltung voranzutreiben. Ohne es zu ahnen, hatte die amerikanische Regierung mit ihrer Internet Freedom Agenda eine Art virtuelles Wettrüsten in Gang gesetzt, das in letzter Konsequenz dem demokratischen Diskurs im Westen stärker schadete, als ihn im Ausland zu fördern. Noch schwerwiegender waren die Folgen westlicher Politik jedoch in zwei der Schlüsselländer des arabischen Frühlings, von denen die folgenden Kapitel handeln. Kapitel 11: Frankreichs Abenteuer. Als Muammar al-Gaddafi am 20. Oktober 2011 getötet wurde, waren viele Beobachter davon überrascht, dass der libysche Diktator so lange überlebt hatte. Gaddafi war kein Diktator wie Mubarak oder Ben Ali, der graue Anzüge trug und sich die meiste Zeit in seinen Palästen versteckte. Ausgestattet mit Öldollars und einer exzentrischen Persönlichkeit, entwickelte Gaddafi seine eigene Philosophie, die er im sogenannten Grünen Buch aufschrieb. Er verstand sich als panarabischer Nationalist, Vorkämpfer des Islam und König von Afrika. Auf Auslandsreisen schlief er in Wüstenzelten, die er aus Libyen einfliegen ließ, und wurde von einer Eliteeinheit weiblicher Bodyguards bewacht. Vielen ging er mit solchen Aktionen auf die Nerven, andere hielten ihn für verrückt. Dass Gaddafi viele Feinde hatte, lag jedoch nicht nur an seiner exzentrischen Art. Im Innern des Landes hatte er im Namen seiner Philosophie staatliche Institutionen und die Zivilgesellschaft zerstört, Unternehmer und Immobilienbesitzer enteignet sowie politische Strukturen durch revolutionäre Räte ersetzt. Wer sich Gaddafi oder seinen Ideen widersetzte, wurde gefoltert, erschossen oder landete auf unbestimmte Zeit im Gefängnis. Ab Mitte der 90er Jahre bekämpfte Gaddafi auf diese Weise einen dschihadistischen Aufstand, wobei Zehntausende von Kämpfern, Angehörige und Sympathisanten getötet oder verhaftet wurden. Auch in seinen Beziehungen zum Ausland unterwarf sich Gaddafi keinen Regeln. Jahrzehntelang unterstützte er sogenannte Befreiungsgruppen und galt als einer der weltweit wichtigsten Sponsoren des Terrorismus. Als Feinde betrachtete er nicht nur andere Herrscher im Nahen Osten, sondern auch und vor allem den imperialistischen Westen. Im Jahr 1986 war er für einen Anschlag auf eine Westberliner Diskothek verantwortlich, bei dem ein US-Soldat ums Leben kam. Präsident Ronald Reagan konterte mit Luftschlägen gegen die libysche Hauptstadt Tripolis, woraufhin Gaddafi ein amerikanisches Passagierflugzeug über dem schottischen Dorf Lockerbie zum Absturz brachte. Reagan bezeichnete ihn damals als verrückten Hund des Nahen Ostens. Jahrelang herrschte zwischen Gaddafi und dem Westen deshalb Funkstille. Zur Entspannung kam es erst, als Gaddafi den Drahtzieher des Lockerbie-Anschlags einem internationalen Gericht überstellte und sich infolge des Irakkriegs dazu bereit erklärte, sein Chemie- und Nuklearwaffenprogramm einzustellen. Zwar wurden die Beziehungen niemals warm oder gar herzlich, doch kam es während der 2000er Jahre zur Aufhebung von Sanktionen und zu einer verstärkten Zusammenarbeit, sei es im Ölgeschäft oder bei der Bekämpfung illegaler Migration und des Terrorismus. Seinen Sohn Saif al-Islam schickte Gaddafi zum Studium an die London School of Economics, wo er über die nicht vorhandene libysche Zivilgesellschaft promovierte. An Gaddafis absolutistischem Herrschaftsstil änderte sich trotz der Öffnung zum Westen wenig. Und so kam es auch in Libyen während des arabischen Frühlings zu Protesten. Diese konzentrierten sich zunächst auf die Küstenstadt Benghazi, die besonders stark von der Niederschlagung des islamistischen Aufstands in den 1990er und 2000er Jahren betroffen war. Am 22. Februar 2011 hielt Gaddafi eine Rede, in der er seine Gegner als Feiglinge und Verräter bezeichnete und damit drohte, Benghazi Haus für Haus, Straße für Straße, Person für Person zu reinigen, bis von diesem Abschaum nichts mehr übrig ist. Bereits zwei Tage vorher hatte sein Sohn angekündigt, dass es Flüsse voller Blut geben werde. In westlichen Hauptstädten interpretierte man solche Drohungen als Ankündigung eines Völkermords. Das Ergebnis war eine Militärintervention, die im August 2011 zum Fall des Regimes und zwei Monate später zu Gaddafis grausamem Tod führte. Die westliche Intervention war eine Initiative Frankreichs, mit der der damalige Präsident Nicolas Sarkozy Geschichte schreiben und sein Land zum entscheidenden Faktor in der Demokratisierungswelle des arabischen Frühlings machen wollte. Wenngleich er dabei mutiger und ehrgeiziger war als Amerika, indem er aktiv intervenierte und ein Schutzmandat zum Regimewechsel uminterpretierte, teilten Frankreich und sein Hauptverbündeter Großbritannien die amerikanische Angst vor neuen, scheinbar endlosen Kriegen. Kurz nachdem Gaddafi gestürzt war, zogen sich die zwei Länder überraschend zurück und überließen das Land, in dem nach 40 Jahren absolutistischer Herrschaft weder politische Strukturen noch Institutionen existierten, sich selbst. Die Konsequenz waren nicht nur Chaos und ein brutaler Bürgerkrieg, sondern auch Konflikte in anderen Teilen Afrikas sowie Instabilität und Terrorismus in Europa. Wie die Resistance. Niemand konnte ahnen, dass gerade Frankreich zum Vorreiter der Intervention in Libyen werden würde. Als der arabische Frühling begann, hatte die französische Regierung noch keine klare Position. Während die Proteste in Tunesien bereits in vollem Gange waren, bot Frankreichs Außenministerin Michèle Alliot-Marie der tunesischen Regierung an, sie bei ihrer Niederschlagung zu unterstützen. Zur selben Zeit veröffentlichte eine Gruppe französischer Diplomaten einen Brief, der Sarkozys Außenpolitik kritisierte und den Präsidenten beschuldigte, amateurhaft und ohne klaren Kompass zu handeln. Die Stimme Frankreichs in der Welt ist verschwunden, so die Unterzeichner. Frankreichs zurückhaltende, wenn nicht sogar ablehnende Position änderte sich, als Gaddafi den Aufständischen mit ihrer Vernichtung drohte. Berichte der Vereinten Nationen über Massengräber und Erschießungen schienen zu bestätigen, dass es der libysche Diktator ernst meinte, und ab dem späten Februar war eine militärische Intervention aus französischer Sicht nicht mehr nur vorstellbar, sondern zwingend. Zur Begründung wurde einmal mehr die Doktrin der Schutzverantwortung zitiert, wonach die internationale Gemeinschaft eine Pflicht zur Einmischung hatte, wenn Regierungen die Sicherheit oder Existenz ihrer eigenen Bevölkerungen bedrohten. Was sich in Libyen abzeichnete, so Sarkozy, ähnele dem Genozid in Ruanda oder den Massakern an muslimischen Zivilisten im jugoslawischen Bürgerkrieg. Das Versagen der internationalen Gemeinschaft, die damals dem Mord an Hunderttausenden unschuldiger Zivilisten tatenlos zugesehen hatte, dürfe sich nicht wiederholen. Laut Marc Ecker vom Französischen Institut für internationale Beziehungen, IFRI, war die Schlussfolgerung: Plus jamais ça. Nie wieder. Von Anfang an verband sich Sarkozys Rhetorik mit einer noch ehrgeizigeren Agenda. Aus Sicht des französischen Präsidenten war das Problem nicht nur Gaddafis Ankündigung, seine politischen Gegner zu vernichten, sondern der Diktator selbst. Selbst wenn Gaddafi nicht damit gedroht hätte, einen Völkermord zu begehen, symbolisierte er den alten, autokratischen Nahen Osten, der durch den arabischen Frühling obsolet geworden war. Für Sarkozy war dies eine Chance, die Fehler seiner Regierung zu korrigieren und sich selbst an die Spitze der demokratischen Welle zu setzen. Laut dem Nahostexperten Bernard Rougier erhoffte sich Sarkozy nicht nur geopolitischen Einfluss in einem neuen, demokratischeren Nahen Osten, sondern auch Prestige und einen Popularitätsschub zu Hause. Er wollte der Öffentlichkeit sagen, schaut her, wir haben den arabischen Frühling nicht verpasst. Wir stehen auf der Seite der Demokraten. Wir sind Teil einer universellen demokratischen Agenda. Genauso häufig wie von der Schutzverantwortung sprach Sarkozy deshalb von Frankreichs Mission und von der Idee, dass Frankreich überall dort zu finden sei, wo die Freiheit der Völker und die Demokratie bedroht sind. Sein Ziel war, die Demonstranten in Benghazi vor dem Tod zu schützen, ebenso aber ging es darum, den Diktator zu vertreiben, der sie bedrohte. Wir werden ihn in die Knie zwingen, so Sarkozy. Er wird in den Staub beißen. Dass dies möglich schien, hatte mit dem fast überbordenden Idealismus zu tun, der sich unter französischen Politikeliten breitgemacht hatte. Es war alles sehr sentimental, sehr moralisch begründet, meint auch Rougier. Der innere Kreis, mit dem sich Sarkozy umgab, hatte seine eigene Wahrheit und ließ keinen Widerspruch zu. Niemand dachte ernsthaft über mögliche Gefahren und Risiken nach. Einen erheblichen Anteil daran hatte der Philosoph und Intellektuelle Bernard-Henri Lévy, der mit Sarkozy während dieser Periode in engem Kontakt stand. Obwohl er praktisch nichts über das Land wusste, war Lévy zu Beginn der Proteste nach Benghazi gereist und hatte sich dort mit Vertretern der Opposition getroffen, die er anschließend nach Paris brachte und nicht nur Sarkozy, sondern auch anderen westlichen Politikern, darunter Außenministerin Clinton, vorstellte. Lévy überzeugte Sarkozy davon, dass eine Strategie des Regimewechsels in Libyen richtig war, dass eine vernünftige, westlich orientierte Opposition bereits existierte und dass Libyen, trotz der fast völligen Abwesenheit von Institutionen, Strukturen und Zivilgesellschaft, zu einer Demokratie werden konnte. In den Augen Lévys waren die Aufständischen das libysche Äquivalent der französischen Résistance. Und genauso wie Millionen französischer Kollaborateure nach Ende der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg zu Anhängern des demokratischen Präsidenten Charles de Gaulle geworden waren, würden sich Millionen Libyer nach Ende des Gaddafi-Regimes in aufrichtige Demokraten verwandeln. Noch im November 2011 erklärte Lévy mit großem Pathos, dass die Versöhnung von Islam und Demokratie, die sich in Libyen abzeichnete, ein weltpolitisches Ereignis von herausragender Bedeutung sei. Zwar unterstützten Großbritannien und Amerika die französische Intervention, doch herrschte in London und Washington weniger Enthusiasmus. Der britische Premierminister David Cameron teilte die Sorge über einen möglichen Genozid und sprach von einer Verpflichtung, die bedrohten Zivilisten zu schützen. Sein zweites Argument war allerdings pragmatischer. Statt des globalen Kampfes für Freiheit und Demokratie standen für Cameron die negativen Folgen der fortgesetzten Herrschaft Gaddafis im Vordergrund. Wenn der Westen nicht eingreife, so Cameron, werde Libyen in einem brutalen Bürgerkrieg versinken, der in Nordafrika zu Instabilität und im nahen Europa zu Terrorismus und unkontrollierter Migration führen könne. Nur weil wir nicht immer und überall das Richtige tun können, so Cameron im britischen Unterhaus, heißt das nicht, dass wir es niemals tun können. Ganz besonders, wenn es eine klare rechtliche Grundlage und ein nationales Interesse gibt. Großbritanniens Agenda war, so gesehen, viel weniger idealistisch als die französische, auch wenn selbst Camerons Ziele letztlich einen Regimewechsel notwendig machten. In Amerika gab es zunächst sogar Widerstand. Für den damaligen Vizepräsidenten Joe Biden waren Sarkozys Pläne ein Beispiel für die Art von Intervention, die schnell eskalieren und zu einem nicht mehr begrenzbaren Krieg führen konnte. Gleichzeitig jedoch bildete sich eine Gruppe leidenschaftlicher Befürworter. Hierzu gehörten neben Clinton auch die vormalige Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Samantha Power, die ein ganzes Buch über liberale Interventionen geschrieben hatte, und die amerikanische UN-Botschafterin Susan Rice, die während des Genozids in Ruanda für den Nationalen Sicherheitsrat gearbeitet und das Versagen der internationalen Gemeinschaft aus nächster Nähe miterlebt hatte. Obamas Kompromiss zwischen den beiden Lagern war, dass Amerika eine begrenzte Intervention unterstützte, aber nur unter der Bedingung, dass Frankreich und Großbritannien die Führung, die Kosten und die volle Verantwortung übernehmen. Amerika war also mit an Bord, doch allen sollte klar sein, dass dies ein europäischer Krieg war. Vertrauensbruch. Die Intervention, die am 19. März 2011 begann, war von Beginn an widersprüchlich. Die UN-Sicherheitsratsresolution 1973 genehmigte nur Maßnahmen zum Schutz von bedrohten Zivilisten, keinen Regimewechsel. In den ersten Tagen des Konflikts wurde deshalb penibel darauf geachtet, dass nur solche Ziele unter Beschuss kamen, die tatsächlich bei der Ermordung von Zivilisten eine Rolle spielten. Am 28. März erklärte Präsident Obama, dass eine Strategie des Regimewechsels ein Fehler wäre. Und ein hoher NATO-Offizier, der die Kampagne koordinierte, machte zur selben Zeit klar, wir sind nicht die Luftwaffe der Opposition. Doch die so konzipierte Intervention verlief schleppend und machte wochenlang kaum Fortschritte. Laut Frederick Wearay, einem Libyen-Spezialisten der Carnegie-Stiftung, verfügte die NATO kaum über verlässliche Informationen und es dauerte oftmals tagelang, bis ein Luftschlag autorisiert war. Dies änderte sich, als Frankreich und Großbritannien Spezialkräfte nach Libyen entsandten, um die Aufständischen vor Ort zu unterstützen. Die Informationen, die diese militärischen Berater lieferten, wurden zur wichtigsten Quelle für die Luftschläge und trugen entscheidend dazu bei, dass Gaddafis Vormarsch auf Benghazi gestoppt wurde. Das Problem war, dass sich die NATO dadurch zum militärischen Dienstleister der Opposition entwickelte und es immer schwieriger wurde zwischen Operationen, die dem Schutz von Zivilisten dienten, und solchen, die auch oder ausschließlich auf den Sturz Gaddafis abzielten, zu unterscheiden. Ab spätestens Mitte April war offensichtlich, dass das Ziel nicht mehr nur die Verhinderung eines Völkermords war, sondern der Regimewechsel. Am deutlichsten wurde dies in einem gemeinsamen Gastbeitrag von Sarkozy, Cameron und Obama, der am 14. April in der New York Times erschien. Hierin verpflichteten sich die drei Regierungschefs zur Einhaltung der Sicherheitsresolution 1973 und betonten, dass es nicht darum gehe, Gaddafi mit Gewalt zu beseitigen, fügten aber sogleich hinzu, eine Zukunft für Libyen mit Gaddafi an der Macht ist nicht vorstellbar. Hatten Sarkozy und Cameron die internationale Gemeinschaft also hinters Licht geführt? Bernard Rougier und der Geheimdienstchef John Saws, die beide der Intervention skeptisch gegenüberstanden, glauben nicht, dass es sich um eine bewusste Täuschung handelte. Saws meint, dass die Ziele im Laufe der Kampagne miteinander verschmolzen, was es irgendwann unmöglich machte, Schutz von Zivilisten und Regimewechsel voneinander zu trennen. Ein weiterer Faktor war laut Rougier militärischer Erfolg. Die Idee des Regimewechsels existierte von Anfang an, doch zum Kriegsziel wurde er erst, als es militärische Siege gab und sich daraus eine gewisse Dynamik entwickelte. Wahr ist allerdings auch, dass die beiden Regierungschefs von Beginn an Vorstellungen formuliert hatten, die ein Verbleiben Gaddafis im Amt faktisch ausschlossen, und dass es niemals einen Waffenstillstand, eine Kriegspause oder ein ernsthaftes Verhandlungsangebot an Gaddafi oder seinen Sohn gab. Ob von Anfang an geplant oder nicht, bei Russland und China, die das Schutzmandat durch Enthaltungen im UN-Sicherheitsrat möglich gemacht hatten, entstand der Eindruck, dass sie von den zwei Westmächten hintergangen worden seien und dass man ihren guten Willen missbraucht hätte. Wie sich wenig später herausstellte, hatte dieser Vertrauensbruch erhebliche Folgen, und zwar weit über Libyen hinaus. Schneller Rückzug. Ein weiterer Widerspruch war, dass Sarkozy und Cameron ständig über ein stabiles Libyen sprachen, aber ihre Länder zu keinem Zeitpunkt bereit waren, die neue Regierung bei der Stabilisierung zu unterstützen. Laut Rougier wollten Sarkozy und seine Berater nichts über Probleme hören und hatten null Interesse an einem tieferen Verständnis der libyschen Gesellschaft, dem Stammessystem und den potenziellen Konsequenzen für Nachbarstaaten im Sahel und in Westafrika. In ihren Augen war es Gaddafi, der den Durchbruch zur Demokratie verhinderte, und sobald er gestürzt war, würden sich die westlich orientierten Oppositionsgruppen schnell durchsetzen. Mit anderen Worten, es existierten keine Pläne für die Zeit nach dem Krieg, weil sie nicht notwendig erschienen. In Großbritannien war man weniger optimistisch. Aus der eigenen Erfahrung im Irakkrieg heraus machte sich eine Spezialeinheit des britischen Außenministeriums relativ früh daran, ausführliche Pläne für ein neues, demokratisches Libyen zu entwerfen. Das Problem war, dass es dieser Einheit an den hierfür notwendigen Informationen mangelte. Die britischen Nachrichtendienste, so John Sawers, hatten sich bis dahin vor allem mit Libyens Nuklearprogramm und der Bedrohung durch den Terrorismus beschäftigt, aber wussten relativ wenig über die libysche Gesellschaft und ihre Sozial- und Herrschaftsstrukturen. Selbst der damalige Außenminister William Hay gab später zu, es lag nicht an einem Mangel an Planung. Die Pläne ließen sich bloß nicht umsetzen. Einigkeit herrschte jedoch, was die vermeintlich zentrale Lehre aus dem Irakkrieg anging, nämlich, dass eine langfristige Präsenz in einem befreiten Land mehr Konflikte verursachte, als sie löste. Vorgesehen war deshalb eine rasche Übernahme der Verantwortung durch andere Länder, Regionalorganisationen oder die Vereinten Nationen. Verteidiger der Intervention argumentierten später, dass dies prinzipiell richtig gewesen sei, da die libysche Opposition eine westlich dominierte Friedensmission stets abgelehnt hätte. Aber in Wirklichkeit stand eine jahrelange Besetzung niemals zur Debatte. Was fehlte, waren nicht französische oder britische Soldaten, sondern westliches Geld und Berater, die beim Staatsaufbau geholfen hätten. Selbst eine kleine Präsenz, so der Nahostexperte Emil Hokayem, hätte einen großen Unterschied gemacht. Doch die westlichen Führungsnationen verweigerten nicht nur die eigene Präsenz, sondern unternahmen auch keinerlei Anstrengung, einen multilateralen Einsatz, der ja von ihnen selbst gefordert wurde, auf die Beine zu stellen. Es sei unentschuldbar, so der französische Konfliktforscher Olivier Schmidt, dass Großbritannien und Frankreich noch nicht einmal den Versuch unternahmen, die Arabische Liga oder die Afrikanische Union von einer Unterstützungsmission zu überzeugen. Auch Obama kommentierte später, dass er sich bei der Nachkriegsplanung von den Europäern größeren Einsatz erhofft hatte. Stattdessen überließen die beiden Führungsnationen ein Land ohne nennenswerte politische und zivilgesellschaftliche Strukturen und Institutionen, das 42 Jahre einer brutalen Diktatur hinter sich hatte, seinem Schicksal. Laut Florence Gaub vom EU-Institut für Sicherheitsstudien war die Einstellung, jetzt lassen wir die einfach mal selber machen, wird schon gut gehen. Zerfall. Bei ihrem ersten und einzigen Besuch im freien Libyen am 15. September 2011 wurden Sarkozy und Cameron wie Helden empfangen. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Hauptstadt Tripolis, die wenige Tage zuvor von Aufständischen erobert worden war, ging es weiter nach Benghazi, wo die Revolution ihren Anfang genommen hatte und Hunderte von Einwohnern mit französischen und britischen Flaggen vor dem Gerichtshaus warteten. Sarkozy gratulierte den Libyern zu ihrer Entscheidung für Frieden, Freiheit und ökonomischen Fortschritt. Und er versprach, dass Frankreich, Großbritannien und Europa immer an ihrer Seite stehen werden. Noch im Sommer des Jahres 2012 herrschte großer Optimismus. Alle waren euphorisch, so der Nahostforscher Daniel Gerlach. Viele waren der Ansicht, dass man glimpflich davongekommen sei. Der damalige BND-Chef Gerhard Schindler erinnert sich, dass auch amerikanische Geheimdienstkollegen die Situation positiv bewerteten. Gaddafi sei weg, so hieß es, die Erdölproduktion laufe wieder und die vom Westen favorisierte Oppositionsgruppe, der Nationale Übergangsrat, NTC, habe freie Wahlen organisiert. Der Eindruck war, dass Libyen auf einem super Weg ist. Doch bereits ein Jahr später hatte sich die Einschätzung ins Gegenteil verkehrt. In allen europäischen Hauptstädten herrschte Katerstimmung. Und auch in Washington bewertete man die Situation mittlerweile viel kritischer. Ein Bericht des US-Außenministeriums vom September 2013 präsentierte eine lange Liste von Problemen. Eine Regierung mit schwachen Institutionen und kaum existierender Kontrolle über ihr riesiges Staatsgebiet. Die Allgegenwart unkontrollierter Waffen und Munition. Durchlässige und schwer zugängliche Grenzen. Schwer bewaffnete Milizen und Stämme mit wechselnden Loyalitäten und Zielen. Hohe Arbeitslosigkeit bei jungen Männern und eine schwache Wirtschaft. Tiefe Gräben zwischen verschiedenen Landesteilen, Regionen und Städten. Politische Lähmung und Misstrauen zwischen den wichtigsten politischen Akteuren. Und die Abwesenheit einer funktionierenden Polizei oder Armee. Was war passiert? Viele der Probleme entstanden nicht erst im Verlauf des Jahres 2013, sondern existierten bereits vor der westlichen Intervention. Dass sie solche Sprengkraft entfalteten, hatte jedoch mit den Weichenstellungen zu tun, die libysche und ausländische Akteure in den ersten Monaten nach der Befreiung des Landes vorgenommen hatten. Die vielleicht verhängnisvollste war die Entscheidung des Nationalen Übergangsrats, NTC, im Dezember 2011, Mitgliedern von Milizen einen staatlichen Sold zu bezahlen. Die Absicht war, hierdurch Kontrolle über die unzähligen Privatarmeen zu bekommen, die sich im Laufe der Intervention gebildet hatten. Doch der NTC, eine ursprünglich 50-köpfige Oppositionsgruppe aus Intellektuellen, Geschäftsleuten und vormaligen Beamten, hatte keine Möglichkeit, die Milizen aufzulösen oder sie zu entwaffnen. So entstand infolge des Beschlusses nicht eine nationale Armee unter Kontrolle der Übergangsregierung, sondern eine noch größere Zahl von Milizen, die zwar vom Staat finanziert wurden, aber nicht bereit waren, sich seiner Autorität zu unterwerfen. Laut Frederick Weary war dies die wahrscheinlich ruinöseste Entscheidung nach dem Fall Gaddafis. Statt den Kriegszustand zu beenden, institutionalisierte sie ihn. Der NTC war zudem tief gespalten. Für viele, die sich nach dem Sieg der Organisation anschlossen, war die Führung zu säkular, zu liberal und zu tolerant gegenüber ehemaligen Unterstützern des Gaddafi-Regimes. Bereits in den ersten Monaten nach der Machtübernahme kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den eher westlich orientierten Gründern und der islamischen Strömung, die aus Vertretern der libyschen Muslimbruderschaft und Veteranen der dschihadistischen Revolte in den 90er Jahren bestand. Dabei ging es nicht nur um die zukünftige Ausrichtung des Landes, sondern auch und vor allem um seine Vergangenheit. Im Mai 2013 verabschiedete die mittlerweile dominante islamische Strömung ein Gesetz, wonach vormalige Unterstützer oder Beamte des Gaddafi-Regimes 10 Jahre lang kein politisches Mandat ausüben durften. Hiervon betroffen war selbst der Gründer des NTC, Mahmoud Djibril, den Bernard-Henri Lévy zu Beginn des Konflikts nach Europa gebracht hatte. Kurzum, das Vakuum, das der plötzliche Rückzug des Westens hinterlassen hatte, sorgte für eine verworrene und zunehmend gefährliche Situation, in der sich politische, ideologische und regionale Spannungen aufaddierten. Zum Bürgerkrieg kam es dann im Mai 2014, als die verfeindeten Regionalmächte Katar und Vereinigte Arabische Emirate aus den vielen unterschiedlichen Interessen 2 Koalitionen schmiedeten und sie mit Waffen und Geld ausstatteten. Der hieraus resultierende Konflikt dauerte 6 Jahre und machte aus Libyen einen in jeder Hinsicht gescheiterten Staat. Büchse der Pandora. Die Konsequenzen der Instabilität in Libyen waren mannigfaltig und reichten weit über das Land hinaus. Noch im Laufe des Jahres 2011 plünderten Mitglieder der Tuareg, einer nomadischen Stammesgruppe, lokale Waffenlager und machten sich auf den Weg nach Mali, wo ihre Stammesbrüder für Unabhängigkeit kämpften. Die Folge war, dass malische Separatisten plötzlich über Mörser, moderne Panzerabwehrwaffen und schwere Maschinengewehre verfügten. Als sie wenige Monate später sogar die Hauptstadt Bamako bedrohten, musste Frankreich der malischen Regierung mit einer Militärmission zu Hilfe kommen, die in unterschiedlichen Variationen bis heute andauert. Über dieselben Schmuggelrouten, wenn auch in umgekehrter Richtung, kamen anschließend westafrikanische Migranten nach Europa. Der Südwesten Libyens und speziell die Ortschaft Ghat an der Grenze zu Algerien wurde zur Dreh- und Angelscheibe für die sogenannte zentrale Mittelmeerroute, über die sich Mitte des Jahrzehnts mehr als 100.000 Afrikaner jährlich auf den Weg nach Europa machten. Eine weitere Konsequenz war die Ausbreitung des Terrorismus. Während Libyen zu Gaddafis Zeiten überall auf der Welt militante Gruppen unterstützt hatte, aber innerhalb des eigenen Territoriums mit harter Hand gegen jede Form der Rebellion vorgegangen war, entwickelte sich das Land nach der Intervention zu einer Art Terrorbiotop, in dem sich terroristische Gruppierungen ohne Kontrolle durch eine Zentralregierung einnisten konnten. Dies galt vor allem für dschihadistische Gruppen, die vielerorts auf die Toleranz, wenn nicht sogar aktive Unterstützung von Salafisten, islamistischen Milizen und anderen Vertretern der islamischen Strömung zählen konnten. Ab 2014 entwickelte sich Libyen so zu einer der wichtigsten Provinzen des sogenannten Islamischen Staates. Von hier aus organisierte die Gruppe zahlreiche Attentate im benachbarten Tunesien und sogar den Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz vom Dezember 2016. Dies bestätigt auch der damalige EU-Antiterrorismus-Koordinator Gilles de Kerchove. Libyen versank im Chaos und begann den Terrorismus zu exportieren. Das hatte zunächst Konsequenzen für die Nachbarländer und die gesamte Sahelzone, wenig später aber auch bei uns in Europa. Mitte des vergangenen Jahrzehnts wurde Libyen neben Syrien und dem Irak zur wichtigsten ausländischen Quelle für terroristische Rekruten, Inspiration und Anleitung zum dschihadistischen Terrorismus in Europa. Für westliche Regierungen war dies trotz allem kein Grund, sich konstruktiv in Libyen zu engagieren. Nach einem Anschlag auf das amerikanische Konsulat in Benghazi im September 2012 hatten sich viele Staaten komplett zurückgezogen. Statt sich mit den Ursachen des Konflikts auseinanderzusetzen, bekämpften sie dessen Symptome, Proliferation von Waffen, Migration, Terrorismus und trugen durch ihr Handeln zur weiteren Spaltung und Dysfunktion innerhalb des Landes bei. Das traurigste Beispiel war Frankreich. Ab 2015 sponserte die Regierung in Paris die libysche Zentralregierung und diverse Friedensbemühungen der Vereinten Nationen, gleichzeitig aber den Kriegsverbrecher und selbsternannten Feldherrn Khalifa Haftar, der seinen ausländischen Förderern versprach, Islamisten zu bekämpfen und Libyen mit harter Hand zu regieren. Das Land, das 2011 mit großen Trompeten angetreten war, um Libyen von einem autoritären Herrscher zu befreien, unterstützte 4 Jahre später also selbst einen. Kapitel 12. Die syrische Katastrophe. Als der arabische Frühling anbrach, wiegte sich der syrische Präsident Bashar al-Assad noch in Sicherheit. Seitdem er 10 Jahre zuvor das Amt übernommen hatte, liberalisierte er die starre, sozialistisch organisierte Planwirtschaft und hatte damit kleinere Erfolge. Seine glamouröse Frau Asma und er waren jung, mischten sich unter die Leute und lebten nicht im Präsidentenpalast, sondern in einer relativ normalen Wohnung am Stadtrand von Damaskus. Vor allem aber, anders als Tunesien und Ägypten, hing Syrien nicht am Tropf des Westens, hatte sich während des Irakkriegs gegen Amerika gestellt und vertrat im arabisch-israelischen Konflikt eine eigenständige Position. Noch Ende Januar 2011, als die Proteste auf dem Tahrirplatz bereits in vollem Gange waren, schien Assad überzeugt, dass sein Land vom arabischen Frühling verschont bleiben würde. Gefragt nach den Fehlern von Mubarak und Ben Ali, philosophierte er gegenüber dem Wall Street Journal, sie müssen mit den Überzeugungen der Menschen verbunden sein. Wo ihre Politik von den Überzeugungen der Menschen abweicht, entsteht ein Vakuum, das für Unruhe sorgt. Doch keine 6 Wochen danach kam der arabische Frühling auch nach Syrien. Auslöser war die Inhaftierung und Folter einer Gruppe von Teenagern in der Provinzstadt Daraa. Innerhalb weniger Tage gingen Menschen in allen Teilen Syriens auf die Straße. Für Assad, der das Schicksal von Ben Ali und Mubarak vor Augen hatte, schien klar, dass sich Toleranz und ein Angebot politischer Reformen nicht auszahlen würden. Wenn Mubarak die Proteste früher und entschiedener bekämpft hätte, so nahm er an, wäre die kritische Situation gar nicht erst entstanden. Er entschied sich deshalb dazu, die Demonstrationen in seinem Land niederschlagen zu lassen. Die Brutalität, die die syrischen Behörden dabei an den Tag legten, erschreckte selbst Unterstützer des Regimes. Laut dem britischen Historiker John McHugo war die einzig plausible Erklärung, dass der syrische Präsident seinem Volk eine Lektion erteilen wollte. Doch der Plan schlug fehl, und bald schon eskalierten die Proteste zum gewaltsamen Konflikt. Ab Ende Juli hatten die Kämpfe ein solches Ausmaß erreicht, dass das Rote Kreuz von Bürgerkrieg sprach. Die Katastrophe, die sich in den darauf folgenden Jahren abspielte und bis zum heutigen Tag andauert, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Die folgenden Zahlen geben einen ersten Eindruck. Nach offiziellen Berechnungen der Vereinten Nationen starben in 10 Jahren des Konflikts 2% der syrischen Bevölkerung, also mindestens 350.000 Menschen, an seinen direkten Konsequenzen. Andere Schätzungen sprechen von über 600.000 Toten. Mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung war gezwungen, ihren Wohnort zu verlassen. Knapp 7 Millionen Menschen flüchteten ins Ausland. Und 50% der verbleibenden Bevölkerung waren auf Nahrungshilfe angewiesen. Laut Berechnungen der Weltbank wird es 20 Jahre dauern, bis das Land wieder die Wirtschaftsleistung erreicht, die es vor Ausbruch des Konflikts, also im Jahr 2010, hatte. Die Frage ist, wie konnte es so weit kommen? Für den Publizisten Michael Lüders ist die Antwort einfach. Seiner Meinung nach ging es in Syrien nicht um Werte, sondern westliche Interessen. Schuld sei nicht primär Assad, sondern Amerika und der übrige Westen, die in Syrien eine Politik des Regime Change fortgesetzt hätten, die in den letzten Jahren auch im Irak, in Libyen und verdeckt im Jemen betrieben wurde und wird. Amerika, so Lüders, sei von Anfang an entschlossen gewesen, Assad zu beseitigen und habe sich deshalb sogar mit Dschihadisten verbündet. Die terroristischen Anschläge in Paris, Brüssel und London seien so gesehen eine logische Konsequenz westlicher Politik. Wer andere Länder systematisch und gezielt zerstört, so Lüders, der sollte sich nicht wundern, wenn eines Tages die Bomben auch im eigenen Vorgarten hochgehen. Kaum etwas an diesem Narrativ ist stimmig oder empirisch korrekt. Natürlich war die amerikanische Regierung niemals ein Freund Assads, doch trotz rhetorischer Bekenntnisse gab es zu keinem Zeitpunkt eine wirklich konsequente Politik des Regimewechsels. Wie in allen anderen Ländern des arabischen Frühlings hatte Amerika Angst davor, in einen weiteren unüberschaubaren Konflikt hineingezogen zu werden, der enden würde wie Irak. Die Obama-Regierung verfolgte daher eine Reihe von Vermeidungsstrategien, die den Konflikt immer extremer und chaotischer werden ließen, aber in keiner Weise zu seiner Lösung beitrugen. Amerika trägt also durchaus Schuld an der syrischen Katastrophe, aber nicht etwa, weil es dort eigene wirtschaftliche oder geopolitische Interessen auf Kosten der syrischen Bevölkerung verfolgt hätte, wie Lüders meint, sondern, im Gegenteil, weil es sich weigerte, seine geopolitische Führungsrolle wahrzunehmen. Annäherung. Was Lüders und andere Anhänger der Regimewechselthese gerne verschweigen: In den Jahren vor dem arabischen Frühling fand zwischen dem Westen und Syrien eine systematische Annäherung statt. Auch Syrien stand in den frühen 2000er Jahren auf der Liste der zu stürzenden Regime, doch solche Pläne hatten sich mit dem Irakkrieg erledigt. Bereits die Bush-Regierung kooperierte mit dem Assad-Regime, wenn es um die Auslieferung mutmaßlicher Terroristen ging. Als Obama ins Amt kam, standen die Zeichen endgültig auf Entspannung. Noch im Jahr 2009 schickte der amerikanische Präsident Geheimdienstvertreter nach Syrien, um über die Terrorbekämpfung zu sprechen. Sarkozy empfing zur selben Zeit Assad in Paris, Tony Blair reiste nach Damaskus und sowohl französische als auch amerikanische Unternehmen bekamen Sondergenehmigungen, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu intensivieren. Die damals gängige Auffassung war, dass Assad ein Reformer sei, der gegen eine alte Garde von korrupten Geschäftsleuten, Militär- und Geheimdienstchefs ankämpfte und dabei unterstützt werden sollte. Als die Demonstrationen begannen, änderte sich an der westlichen Haltung zunächst wenig. Im Gegensatz zu Tunesien oder Ägypten, wo sich Amerika bereits nach wenigen Tagen auf die Seite der demokratischen Revolution geschlagen hatte, hielt man sich im Falle Syriens mit öffentlichen Statements zurück. Die Auffassung war, dass es mit Ägypten, Tunesien, Libyen, Jordanien, Bahrain und dem Jemen bereits genug Baustellen gab und der Westen in Syrien über zu wenig Einfluss verfügte, um die Entwicklung zu gestalten. Hinter den Kulissen bemühten sich Amerika und seine Verbündeten, mäßigend auf Assad einzuwirken. Während des gesamten Frühlings trafen sich Vertreter westlicher Regierungen mit syrischen Ministern. In Brüssel diskutierte man über europäische Finanzhilfen. Fast alle wollten, dass Assad im Amt blieb und die Gelegenheit nutzte, um sich gegen die vermeintlichen Hardliner durchzusetzen. Wie Emil Hokkayem meint, war die Prämisse der westlichen Syrienpolitik, dass der Präsident einen Coup gegen sein eigenes Regime unternehmen würde. Dies änderte sich erst, als Assad den Aufstand niederzuschlagen begann. Der Wendepunkt waren die Proteste in der Provinzstadt Hama, bei denen syrische Soldaten fast 200 Demonstranten töteten. In den darauf folgenden Tagen erschienen zahlreiche Artikel, die die politische Zurückhaltung des Westens gegenüber Assad kritisierten. Am harschesten war dabei die Washington Post. »Wundert es irgendjemanden«, fragte ein Leitartikel, »dass Herr Assad denkt, er könne die Bevölkerung von Hama ungestraft abschlachten?« Nur wenige Tage später sprach Obama mit Präsident Sarkozy, Premierminister Cameron und Bundeskanzlerin Merkel. Alle stimmten überein, dass Assad seine Legitimität verloren habe und den Weg für einen kompromissbereiteren Nachfolger freimachen sollte. Am 18. August stellte sich Obama vor die Presse und erklärte, »President Assad has to step aside. Präsident Assad muss gehen.« In Syrien erzeugten diese Worte eine gewaltige Wirkung. Laut Haid Haid, einem Forscher an der britischen Denkfabrik Chatham House, der selbst zu den Demonstranten gehörte, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Alle waren enthusiastisch. Wir waren uns sicher, dass Obama einen Plan hatte und dass andere Länder dem Beispiel Amerikas folgen würden. Der britische Konfliktforscher Christopher Phillips geht noch weiter. Seiner Auffassung nach basierte die gesamte Oppositionsstrategie von diesem Tag an darauf, dass Amerika den Gegnern Assads im entscheidenden Moment zu Hilfe kommen würde. Die meisten Syrer, ja die meisten Bürger des Nahen Ostens, waren seit langem darauf konditioniert worden, die USA für einen allmächtigen Staat zu halten, der alles erreichen kann, was er sich vorstellt. Da der Präsident sich offen gegen Assad ausgesprochen hatte, war es aus Sicht der syrischen Opposition und ihrer regionalen Unterstützer nicht völlig abwegig, sich zu freuen und konkrete Hilfe zu erwarten. Doch Amerika hatte keinen Plan. Stattdessen hoffte man darauf, dass Obamas Statement einen Prozess beschleunigen würde, der bereits im Gange war. Niemand rechnete damit, dass der syrische Präsident dem Druck der Straße noch viel länger standhalten konnte. Westliche Nachrichtendienste, inklusive des deutschen BND, sagten einen baldigen Coup voraus. Türkische Minister gaben Assad maximal 6 Monate, und selbst die iranische Regierung, die mit seinem Regime verbündet war, nahm vorsichtshalber bereits Kontakt mit der Opposition auf. Aus westlicher Sicht war Assad der letzte Dominostein des arabischen Frühlings, und Amerika musste nichts weiter tun, als auf seinen Fall zu warten. Vermeidungsstrategien. Als Assads Rücktritt ausblieb, stand Amerika vor einem Problem. Obama war dem Regimewechsel verpflichtet, hatte aber keine Strategie, um diesen herbeizuführen. Mehr noch, seine Regierung wollte um jeden Preis ein größeres Engagement in Syrien vermeiden. In internen Besprechungen erklärte der Präsident, Amerika dürfe sich nicht vormachen, dass wir den gesamten Nahen Osten in Ordnung bringen können. Die erste der Vermeidungsstrategien, die nun zum Einsatz kamen, war der Versuch einer multilateralen Lösung. Nachdem klar geworden war, dass sich Assad nicht von Obamas Worten allein aus dem Amt vertreiben ließ, setzte sich Amerika für internationale Vermittlermissionen ein und investierte Zeit und politisches Kapital in den sogenannten Genfer Prozess der Vereinten Nationen. Hier kam es zu zwei Verhandlungsrunden, die jedoch aus jeweils unterschiedlichen Gründen scheiterten, weil Assad nicht bereit war, seinen Posten zu räumen, weil die Opposition glaubte, sie könne militärisch gewinnen, oder weil entscheidende Akteure, wie etwa Kurden oder islamistische Milizen, gar nicht mit am Verhandlungstisch saßen. Eine unbeabsichtigte Konsequenz der Multilateralisierung war, dass Großmächte, die bis dahin relativ wenig mit dem Konflikt zu tun hatten, fortan eine stärkere Rolle spielten. Das wurde vor allem im Falle Russlands zum Problem, denn das Land stand der amerikanischen Regimewechselagenda seit Jahren skeptisch gegenüber, war mit Assad verbündet und hatte dem Westen niemals den Vertrauensbruch in Libyen verziehen. In den darauf folgenden Jahren blockierte Russland alle westlichen Initiativen und legte im UN-Sicherheitsrat selbst gegen notwendige Resolutionen des Westens sein Veto ein. Die Russen waren sehr verärgert über Libyen, so der Nahostexperte Rougier, und Syrien zahlte dafür den Preis. Eine zweite Strategie war das Outsourcing. Anstelle von Amerika sollten Staaten die Führungsrolle übernehmen, die sich besser in der Region auskannten, näher am Konflikt waren und deshalb ein größeres Interesse an seiner Lösung hatten. Was zunächst vernünftig klang, sorgte in der Praxis für Spannungen, weil Staaten ihre eigenen, nationalen oder ideologischen Interessen in den Vordergrund stellten. Ein gutes Beispiel hierfür war die Türkei. Obwohl der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Amerika seine Unterstützung versicherte, förderte die türkische Regierung in Syrien Islamisten und salafistische Milizen, tat alles in ihrer Macht Stehende, um die Position der mit Amerika verbündeten Kurden zu schwächen, und drückte bis 2014 beide Augen zu, als dschihadistische Auslandskämpfer zu Tausenden über die türkische Grenze nach Syrien einreisten. Hinzu kam, dass sich Amerikas Verbündete zum Teil spinnefeind waren. Wie die Türkei standen auch Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate auf Amerikas Seite, doch sie vertraten dabei Vorstellungen und Machtansprüche, die sich oftmals gegenseitig ausschlossen. Ohne eine ordnende Instanz, die die Spannungen zwischen den Verbündeten in Schach hielt, wurde Syrien so zu einer weiteren Arena für regionale Machtkonflikte, ähnlich, aber noch ausgeprägter und chaotischer als zur selben Zeit Libyen. Eine dritte Strategie bestand schlicht in der Weigerung, eigene Zusagen einzuhalten. Dies zeigte sich im Sommer 2013, als syrische Helikopter einen Vorort von Damaskus mit Chemiewaffen angriffen und dabei fast 1500 Menschen töteten. Obama hatte ein Jahr zuvor verkündet, dass der Einsatz chemischer Waffen für ihn eine rote Linie sei, die keinesfalls überschritten werden dürfe. Daraufhin mobilisierte er seine Truppen und einige Tage lang sah alles nach einem Vergeltungsschlag aus, doch in letzter Minute blies Obama den Angriff ab und ließ sich stattdessen auf einen Vorschlag Putins ein, wonach Assad sein verbleibendes Arsenal freiwillig abrüsten sollte. Aus Sicht des Nahostexperten Hokayem war Obamas Rückzieher der größte strategische Fehler im gesamten Syrien-Konflikt. Wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, an dem Amerika moralische, politische und strategische Argumente auf seiner Seite hatte, dann war es dieser, so Hokayem. Doch Amerika weckte massive Erwartungen, nur um die Leute dann im entscheidenden Moment hängen zu lassen. So sieht es auch der ehemalige BND-Chef Schindler. Der Westen hat einfach zugeschaut. Man war sich einig, dieser Assad, das ist ein Dinosaurier, ein Relikt aus alten Zeiten, und das wollen wir als Weltgemeinschaft nicht. Dann hätte man aber auch den nächsten Schritt machen müssen. Dann hätten wir sagen müssen, okay, dann unterstützen wir die Rebellen. Das, was die Rebellen an Unterstützung erhalten haben, war alles andere als Unterstützung. Das war allenfalls halbherzig. Schindlers britischer Kollege Sowers geht noch weiter. Aus seiner Sicht war klar, dass Amerikas Zurückhaltung die Situation nicht verbesserte, sondern eher noch verschlimmerte. Ich weiß noch, dass wir eine große Überprüfung des Konflikts in Syrien durchgeführt haben. Unsere Schlussfolgerung war, dass das geringe Level an Unterstützung, das der Westen der Opposition gab, keinen strategischen Unterschied machte. Es reichte aus, um die Kämpfe am Laufen zu halten und zu verhindern, dass die Oppositionskräfte zerschlagen wurden. Aber es reichte nicht, um die Richtung des Konflikts zu ändern oder einen Durchbruch herbeizuführen. Man könnte also sagen, dass das, was wir in Syrien getan haben, in gewisser Weise das Leiden der Menschen verlängert hat. Und in der Tat. 2 Jahre nach seinem Beginn war der Konflikt eskaliert, Amerikas weltpolitische Autorität beschädigt und Präsident Assad saß fester im Sattel denn je. Dschihadisierung. Innerhalb Syriens trugen Amerikas halbherzige Strategie und das politische wie militärische Vakuum, das sie geschaffen hatte, dazu bei, dass der Konflikt immer komplexer, die Zahl der Teilnehmer immer größer und ihre ideologische Ausrichtung immer extremer wurde. Syrien verwandelte sich innerhalb weniger Jahre zu einem Tummelplatz für Extremisten, von denen der sogenannte Islamische Staat nur die erfolgreichste Variante darstellte. Die Fragmentierung des Konflikts zeichnete sich bereits früh ab. Im August 2013 zählte das amerikanische Carter Center auf Seiten der Opposition mehr als 1000 sogenannte Brigaden und 3250 Bataillone. Selbst die sogenannte Freie Syrische Armee, FSA, die am Anfang des Konflikts eine wichtige Rolle spielte, war in Wirklichkeit wenig mehr als eine sehr lose Koalition lokaler Einheiten, die außer ihrer Opposition zu Assad wenig miteinander zu tun hatten und sich nur selten auf ein gemeinsames Vorgehen einigen konnten. Der Konfliktforscher Samer Abboud veranschaulicht die verworrene Situation am Beispiel der El-Tawit-Brigade, einer bekannten Miliz aus Aleppo. Zu Beginn des Konflikts war die Gruppe Teil der FSA. Aber bereits im Jahr 2012 gründete sie eine neue, islamistisch orientierte Dachorganisation namens Syrische Islamische Befreiungsfront, SILF, die wenig später zur Islamischen Befreiungsfront, ILF, wurde und im Jahr 2014 im Syrischen Revolutionären Kommandorat, SRCC, aufging. Zur selben Zeit etablierten Kommandeure der Gruppe die sogenannte Levant Front, die sich im Jahr 2015 ein weiteres Mal spaltete und größtenteils zu einer Organisation namens Nur al-Din al-Senki überlief. Was sich an diesem Beispiel zeigt, lässt sich auf den gesamten Konflikt übertragen. Je mehr der Konflikt eskalierte und je mehr ausländische Sponsoren beteiligt waren, desto kleinteiliger wurde die Opposition. Und je gewalttätiger die Auseinandersetzungen wurden, desto größer die Rolle von islamistischen und dschihadistischen Gruppen, die wegen ihrer Erfahrung, Disziplin und Entschlossenheit als die besten Kämpfer galten. Bewaffnete Gruppen, die anfangs relativ säkular waren, spalteten sich von der FSA ab, legten sich islamische Logos zu, ließen sich lange Bärte wachsen und posteten martialische Videos auf YouTube, um die Aufmerksamkeit ausländischer Förderer zu erlangen. Hieraus entstand eine Dynamik, die zur Dschihadisierung der Opposition führte. Nicht nur verstand am Ende kaum jemand, welche Gruppe wohin gehörte, auch die Übergänge zwischen nicht-religiösen, islamistischen, salafistischen und dschihadistischen Gruppen wurden zunehmend fließend. Die einfache Unterscheidung zwischen moderaten und extremistischen Rebellen, die westliche Politiker an Schreibtischen trafen, verfehlte oftmals die Realität, da Kommandeure, die am einen Tag für eine moderate Miliz kämpften, nicht selten am darauffolgenden Tag, zusammen mit Männern und Waffen bei einer islamistischen Miliz auftauchten. Bis zu welchem Punkt ausländische Sponsoren bereit waren, dschihadistische Tendenzen zu akzeptieren, hing vom Zeitpunkt und von der jeweiligen Stimmung ab. Noch im Dezember 2012 erklärte der katarische Außenminister: Ich bin sehr dagegen, irgendjemanden von der Opposition auszuschließen. Und selbst Obamas außenpolitischer Berater Ben Rhodes wehrte sich dagegen, die dschihadistische Al-Nusra-Front, aus der wenig später der Islamische Staat entstand, als Terroristen zu brandmarken. Al-Nusra war wahrscheinlich die stärkste Streitmacht innerhalb der Opposition. Und obwohl es extremistische Elemente in der Gruppe gab, war ebenfalls klar, dass die gemäßigtere Opposition Seite an Seite mit Al-Nusra kämpfte. Ich argumentierte, dass die Etikettierung von Al-Nusra als terroristisch die Leute verprellen würde, denen wir helfen wollten. Auch wenn es keine Belege dafür gibt, dass Amerika, die Türkei oder verbündete Golfstaaten jemals bewusst den Islamischen Staat unterstützten, landeten beträchtliche Ressourcen deshalb bei salafistischen und dschihadistischen Gruppen, die ideologisch kaum weniger bedenklich waren als der IS oder sogar später zu ihm überliefen. Nutznießer. Der syrische Frühling begann mit Demonstrationen für Menschenwürde und mehr Demokratie. Doch innerhalb von 3 Jahren wurde die Konfrontation zwischen Assad und seinen Gegnern zu einem der brutalsten Bürgerkriege der neueren Zeit. Statt zu Freiheit und einer neuen demokratischen Welle hatten die Revolutionen im Nahen Osten zu Zerstörung, Elend und einem massenhaften Exodus geführt, deren Folgen auch Europa vor große Herausforderungen stellten. Zu den Nutznießern der syrischen Katastrophe zählten nicht liberale Demokraten, sondern vor allem ihre Gegner, wie etwa der Islamische Staat. Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung war die dschihadistische Gruppe nicht aus dem Nichts gekommen, sondern auf dem Nährboden einer ethnisch und religiös tief gespaltenen Gesellschaft gediehen, in der gewaltsamer, konfessioneller Konflikt zur definierenden Logik wurde. Als sie sich im Frühjahr 2013 von Al-Qaida abspaltete, erregte dies zunächst wenig Aufsehen. Doch bereits ein Jahr später versetzte der IS die gesamte Region in Angst und Schrecken. Von seiner Basis im Osten Syriens ausgehend, eroberte er innerhalb weniger Monate mehrere Provinzen im Westen des Irak, inklusive der Millionenstadt Mosul. Im Sommer 2014 erstreckte sich sein Territorium über mehrere tausend Kilometer, hatte 8 bis 10 Millionen Einwohner und war nur einen Katzensprung von den heiligsten Städten des Islam, Mekka, Medina und Jerusalem, entfernt. Seine militärischen Siege waren so atemberaubend, dass sich Beobachter im Westen Sorgen um die Sicherheit der irakischen Hauptstadt Bagdad, um Jordanien und sogar Saudi-Arabien machten. Doch das Programm des Islamischen Staats war niemals nur auf Syrien, den Irak oder den Nahen Osten beschränkt. Von Anfang an verstand sich der IS als Gegenentwurf sowohl zu anderen Strömungen innerhalb des Islam als auch zur säkularen Moderne. Die Regeln, Gesetze und gesellschaftlichen Normen, die innerhalb seines Staates galten, richteten sich explizit gegen vermeintlich westliche Ideen wie Gleichheit und individuelle Freiheit. Das Ziel war es, eine Gesellschaft zu schaffen, die die westliche Moderne nicht nur bekämpfte, sondern überwand. Es war diese Utopie, die mehr als 40.000 sogenannte Auslandskämpfer, darunter 6.000 Westeuropäer, ins Kalifat des IS lockte. Es dauerte keine 12 Monate, bis Konsequenzen auch in Europa spürbar wurden. Der erste Terroranschlag des Islamischen Staats auf europäischem Boden fand am 24. Mai 2014 statt. Sein Ziel war das Jüdische Museum in Brüssel, und der Attentäter war ein französischer Dschihadist, der noch ein Jahr zuvor in Syrien gekämpft hatte. Damit begann die bislang tödlichste Welle des dschihadistischen Terrorismus in Europa, die Mitte des Jahrzehnts ihren Höhepunkt mit Anschlägen in Paris, Nizza, London, Manchester, Berlin, Barcelona und Stockholm erreichte. Einige der Attentäter hatten selbst in Syrien gekämpft, andere hatten vergeblich versucht, nach Syrien auszureisen. Wieder andere ließen sich von den grausamen Videos inspirieren, die der Islamische Staat in seinem Kalifat produzierte und anschließend im Internet veröffentlichte. Die Welle endete erst, als sich Amerika und der Westen von ihrer gewollten Impotenz verabschiedeten, mit militärischen Mitteln in Syrien eingriffen und die Operationsbasis der Gruppe in Syrien und im Irak zerstörten. Ein weiterer Nutznießer war Wladimir Putins Russland, das sich während dieser Zeit immer offener zum Gegenspieler Amerikas aufschwang. Wie das nächste Kapitel zeigt, war Putin im Laufe der 2000er Jahre zu dem Schluss gekommen, dass der missionarische Eifer des Westens zur destruktiven Kraft geworden war. Wann immer westliche Regierungschefs von Regimewechsel sprachen, betonte er deshalb Stabilität, pochte auf die Einhaltung staatlicher Souveränität und positionierte sich als Verfechter traditioneller Werte. Es war deshalb keine Überraschung, dass sich Russland von Anfang an auf die Seite Assads stellte und ab September 2015 auch militärisch intervenierte. In Amerika glaubte man zu dieser Zeit, dass sich Russland in einen endlosen Krieg verstricken und eine blutige Nase holen würde. Doch Putin gelang es mit einem begrenzten Einsatz, der sich zielgenau gegen Assads Gegner richtete, den Konflikt innerhalb kurzer Zeit zugunsten des syrischen Präsidenten zu wenden. Russland erreichte nicht nur alle seine politischen und strategischen Ziele, sondern erkämpfte sich auch eine Art Veto, das die Lösung des Konflikts ohne seine Zustimmung und Mithilfe unmöglich machte. Schlimmer noch, es stellte Amerika bloß und entlarvte dessen politische Verunsicherung. Wie John Saws meint, in Putins Augen war Syrien ein weiteres Beispiel dafür, dass der Westen ziemlich schwach war und dass Russland, wenn es nur wollte, Amerika zurückdrängen konnte. Dies zeigte sich nicht zuletzt auch in Europa, wo Putins Krieg gegen die liberale Moderne lange Zeit unbeantwortet blieb. Kapitel 13: Deutsch-russische Illusionen. Als Wladimir Putin zum Jahreswechsel 2000 Präsident von Russland wurde, hielten sich die Erwartungen in Grenzen. Nach den turbulenten Jelzin-Jahren, in denen der russische Staat praktisch zusammengebrochen war, galt ein nüchterner, effizienter Bürokrat, noch dazu ein vormaliger KGB-Offizier und stellvertretender Bürgermeister von St. Petersburg, im Westen bereits als Hoffnungsträger. Die wichtigste Priorität aus Sicht der westlichen Staaten wie für Russland selbst war Stabilität. Der Wiederaufbau eines funktionierenden Staatssystems, geordnete Verhältnisse im Innern und eine verlässliche Politik nach außen. Der Russland-Experte Mark Galliotti erinnert sich: Putin schien wie eine sichere Hand, langweilig, trocken. Aber wenigstens kam er aus dem System, er kannte sich aus. Und niemand hatte ihn in der Hand. In den ersten Jahren seiner Präsidentschaft erfüllte Putin die in ihn gesetzten Hoffnungen. Dank steigender Ölpreise stabilisierte sich die Wirtschaft, zum ersten Mal seit Jahren stiegen die Einkommen und auf internationaler Bühne bemühte sich Putin, Feindbilder abzubauen und die unter Jelzin gewachsene positive Beziehung mit dem Westen zu festigen. Als er am 25. September 2001, knapp zwei Wochen nach den terroristischen Anschlägen in Amerika, mit stehenden Ovationen im Deutschen Bundestag willkommen geheißen wurde, beschwor er Russlands Partnerschaft mit dem Westen, distanzierte sich vom Stalinismus, versprach, dass niemand Russland jemals wieder in die Vergangenheit zurückführen kann und bekannte sich zum Aufbau einer demokratischen Gesellschaft und einer Marktwirtschaft. Wolfgang Ischinger, der damals deutscher Botschafter in Amerika war, meint: Am Anfang konnte man mit Putin unglaublich gut zusammenarbeiten. Man verstand sich. Da klappte alles. Doch bereits in der zweiten Hälfte der Dekade war zu erkennen, dass sich Putins Einstellung gegenüber dem Westen änderte. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2007 hielt er eine vielbeachtete Rede, in der er zum ersten Mal einen explizit konfrontativen Ton anschlug. Eine unipolare Welt, in der nur ein Herr und ein Souverän existiere, so Putin, sei gefährlich. Amerikas aggressives Verhalten schade dem Weltfrieden und zerstöre das Vertrauen in das internationale Recht. An die Stelle einer unipolaren müsse deshalb eine multipolare Weltordnung treten, in der sich verschiedene Machtzentren gegenseitig ausbalancieren. Seine Botschaft war klar, meint Ischinger, der damals im Publikum saß. Bis hierher und nicht weiter. Auch wenn es unter Putins zwischenzeitlichem Nachfolger Dmitri Medvedev Zeichen der Entspannung gab, verschärfte sich die Situation, als Putin im Jahr 2012 wieder ins Präsidentenamt zurückkehrte. Er und seine Regierung gaben sich jetzt nicht mehr nur als weltpolitische Gegenspieler zu einem, ihrer Meinung nach, übermächtigen Amerika, sondern präsentierten Russland als Gegenentwurf zur liberalen Demokratie. In Putins Reden ging es nicht mehr nur um nationalistische Ideen, wie etwa die Verteidigung russischer Souveränität, russischer Minderheiten oder der russischen Einflusssphäre, sondern um das ideologische Projekt einer patriotischen, christlich-konservativen Gesellschaft im Kampf gegen den angeblich dekadenten, gottlosen Westen. In nur 12 Jahren war der scheinbar langweilige Bürokrat Putin zum Anführer einer antiliberalen Bewegung mutiert, der seine Ideen weltweit propagierte. Wie konnte das passieren? Geht es nach dem amerikanischen Politikwissenschaftler John Mersheimer, so war die Radikalisierung Putins vor allem Schuld des Westens, der Russland immer stärker eingekesselt und damit dessen legitime Sicherheitsinteressen missachtet habe. Und es schien ja tatsächlich so. Ende der 90er Jahre waren 4 zentraleuropäische Staaten der NATO beigetreten. Im Jahr 2004 kamen die baltischen Staaten, die einst zur Sowjetunion gehört hatten, hinzu. Und 4 Jahre später stand sogar die Mitgliedschaft von Georgien und der Ukraine zur Debatte, die allerdings von Deutschland und Frankreich verhindert wurde. All dies geschah vor dem Hintergrund der EU-Osterweiterung, amerikanischer Regimewechselrhetorik, Volksaufständen in der Ukraine und Georgien, dem arabischen Frühling sowie der zum Sturz Gaddafis missbrauchten Sicherheitsratsresolution in Libyen. Kein Wunder, dass sich Putin bedroht fühlte, so Mersheimer. Der Westen schien wild entschlossen, sein System überall in der Welt zu verbreiten, und die Institutionen, die seine Ideen am stärksten verkörperten, die EU und die NATO, rückten immer näher an Russland heran. Besonders die Ukraine war aus russischer Sicht eine rote Linie, denn sie war historisch so eng mit Russland verbunden, dass Putin mit Blick auf die beiden Länder regelmäßig vom ukrainischen Schwestervolk oder gar von einem Volk sprach. Doch Mersheimers Argumentation stimmte nicht ganz. Es war richtig, dass die amerikanische Regimewechselagenda bei autoritären Herrschern überall auf der Welt Paranoia ausgelöst hatte. Und er hatte recht damit, dass die NATO-Osterweiterung ohne Rücksicht auf russische Sensibilitäten betrieben worden war. Die Amerikaner zeigten zu wenig Fingerspitzengefühl, meint auch Ischinger. Man hätte da etwas stärker auf die Bremse treten müssen. Aber Mersheimer ignorierte, dass Russland der NATO-Osterweiterung im Jahr 1997 explizit zugestimmt hatte. Dass angebliche Zusicherungen lange Zeit unerwähnt blieben, dass die Beitrittskandidaten aus freien Stücken die Mitgliedschaft in den westlichen Institutionen anstrebten und dass ein wichtiger Grund hierfür überwiegend nicht wirtschaftliche Anreize waren, sondern die Angst vor russischem Revanchismus. Dies galt insbesondere für die Ukraine, die sich ab den späten 90er Jahren kontinuierlich und auch unter vermeintlich pro-russischen Präsidenten für eine Mitgliedschaft in der NATO und der EU ausgesprochen hatte.